Dein Ernst? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Lange wartet es sie von Dein Ernst. Mit mir an meiner Seite, wie immer, der wunderbare Miggi. Wupp, wupp, wupp. Wir sind sehr hyped. Wir haben gerade auf Netflix die Taylor Swift Reputation Stadium Tour gesehen. Dieses Mal sind wir nämlich in einer anderen Mission als sonst unterwegs. Wir haben nämlich diesmal wirklich etwas geguckt, wo wir Bock drauf haben. Ja, das stimmt. Und das ist, also ein bisschen ist es ja wie Sonderausgabe sozusagen, ne? Ja. Aber ey, wenn nicht auf dieser Plattform, wo sonst? Ich glaube, in Miggi habe ich wirklich den diehard Taylor Swift Fan gefunden, den ich brauche, um dieses Erlebnis zu teilen. Und es war wunderschön. Erstens das, wir haben das ja auch schon beim Album gemacht, muss man dazu sagen. Als Reputation rauskam, haben wir auch parallel Reputation gehört. Stimmt. Aber da haben wir glaube ich, nicht miteinander Voice-Chat gemacht, sondern, glaube ich, nur geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube schon. Doch, ich glaube auch nur geschrieben. Und der ganze Chat war eigentlich immer nur so, boah. Fuck, ist das krass. Oh mein Gott. Oh, hat sie nicht gemacht. Ja, daran erinnere ich mich noch. Aber als der Film auf einmal auf Netflix war, war das klipp und klar, dass wir das gemeinsam gucken müssen. Und warum nicht gleich für dein Ernst? Also warum das nicht für dein Ernst verwursten? Wir machen ja diesmal ein bisschen anders, weil wir ja nicht Audiokommentar machen. Dann hätten Leute Dinge gehört, die sie wahrscheinlich nicht hören wollten. Und nicht hören sollten. Und nicht hören sollten, aber da können wir dann später noch drauf zu sprechen kommen. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem, ich weiß, wir sind sehr hyped, aber was sein muss, muss sein. Die wichtigste Frage vorweg, wie geht's dir? Mir geht's super, also ganz ehrlich, so, wir haben jetzt gerade die Reputation Stadium Tour auf Netflix von Taylor Swift gesehen. Warum könnte es mir jetzt noch scheiße gehen? Egal, also ganz ehrlich, egal wie scheiße es mir gegangen wäre, ich hätte das geguckt und wäre instant happy gewesen. Und danach einfach unglaublich happy. So, das Ding fängt an und du bist glücklich. Das Ding hört auf und du bist ein bisschen traurig, weil es aus ist, aber du weißt, du kannst es immer, immer wieder gucken. Also von daher geht's mir schon mal. Außer sie nehmen es runter. Oh, dann muss ich ein paar, weiß ich nicht, Leute bedrohen. Aber das sage ich jetzt natürlich nicht oft öffentlich, das würde ich nie tun. Nein, nein, liebe Staatsanwaltschaft, nein, solche Dinge tun wir nicht. Vor allem nicht Österreicher, die tun das erst recht nicht. Aber so geht's mir eigentlich ganz gut. Ich freue mich gerade auf das Resident Evil 2 Remake, das kommt morgen raus. Da freue ich mich drauf, das zu spielen. War jetzt ein paar Mal im Kino, hab mir den neuen Film mit Dingens hier angeguckt, Glass, der ja von... Ach, Dingens meinst du? Ja, ah. Bruce Willis und Samuel L. Jackson. Von M. Night Shyamalan. Manamana. Shyamalan. Ich würde das gerne jetzt einfach weiter singen, aber es ist richtig unangenehm eigentlich. 2 Minuten, tut dein Ernst und chill. Shyamalan. Ja, auf jeden Fall habe ich Glass geguckt, der war gut, der hat mir gefallen, das Ende war ein bisschen langweilig. Und ich habe Bohemian Rhapsody endlich geguckt, da haben wir im letzten Free-to-Play-Podcast, hat Bea kurz drüber geredet. Ich habe den jetzt auch endlich nachgeholt und wir haben vorher, bevor wir beide aufgenommen haben, haben Bea, Marie und ich noch was fürs Free-to-Play-Patreon aufgenommen über Bohemian Rhapsody. Ja. Warum, wenn ihr euch fragt, warum ich nicht dabei war, ich habe keine Freunde, die mit mir ins Kino gehen. Nein, ich habe es einfach nicht geschafft, tatsächlich den Film zu sehen, aber ich muss es auf jeden Fall noch nachholen. Die Stimmen häufen sich ja. Du musst es auf jeden Fall noch nachholen. Der ist ja auch für einige Oscars nominiert. Ja. Und zu Recht, wie ich finde. Mhm. Und sonst, ja. Hast du geweint? Bei Bohemian Rhapsody nicht, nein. Okay. Also, wenn wir über andere Dinge reden, dann würde meine Antwort vielleicht ja lauten. Mhm. Aber da können wir auch später noch drüber reden, wenn du möchtest. Später. Wir haben Zeit heute. Ja, aber sonst so, ich lebe vor mich hin, ich fahre viel durch Deutschland, ich sehe Dinge. Ich war letztens bei Five Guys. Five Guys, mega geil. Also, es ist ja immer dieses, du siehst diesen matschigen, ekligen Burger und bist so, ja, aber der kann doch nicht so geil sein. Der kostet doch irgendwie 9 € und du bist so, alle Leute, die sagen, der Burger ist so mega geil und es lohnt sich für 9 €, die lügen. Dann beißt du in diesen Burger rein und bist so, oh mein Gott, wenn jetzt noch Taylor Swift laufen würde, dann wäre ich im Himmel. Wirklich, göttlicher Burger, unglaublich geil gewesen. Ja, also. Ich sollte also mal irgendwo, wo gibt's das? Frankfurt? Und in Frankfurt München? Gibt's das, in München gibt's das mittlerweile auch. Hast du schon mal geguckt, ob es in Hamburg Five Guys gibt? Gibt's nicht. Oh, scheiße. Pretty sure, also das wüsste ich. Ich weiß, dass es in Oberhausen auch jetzt ein Five Guy gibt. Nein. Da in dem Zentrum Oberhausen gibt's jetzt auch in dem Food Court ein Five Guy. Nein. Ja. Das ist, glaube ich, für dich am nächsten. Das kommt der Sache schon näher. Ja. Also das solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren. Richtig geile Burger. Die Shakes sollen auch richtig geil sein, hat Chris gesagt. Aber da bin ich leider zu voll gewesen. Ich bin auch irgendwie, ich bin um kurz vor 12 oder so in Frankfurt angekommen und war so, was mache ich jetzt? Ja, ich gehe zu Five Guys, habe eh nichts vor. Und bin dann halt um 12 dort gewesen. Und um 12 habe ich einfach noch eigentlich keinen Hunger, aber war so, ja, ich muss mir das halt jetzt reindrücken. Hat sich auch gelohnt, aber der Shake hatte dann leider keinen Platz mehr. Ich wollte gerade sagen, unter welchen Umständen hast du denn mal keinen Hunger? So. Ja, aber das ist so mein Amount of keinen Hunger haben. Wenn ich keinen Hunger habe und trotzdem eine Riesenportion Pommes und einen Burger in mich reinhau. Okay. Und sage, aber eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Aber ja, das waren so die spannendsten Dinge, die bei mir passiert sind. Wie geht's dir denn? Mir geht's auch tatsächlich sehr, sehr gut. Ich hatte eine echt schöne Woche, muss ich sagen. Also letzte Woche war ich super angespannt, es war mega anstrengend. Es ist so, weiß ich nicht, irgendwie, das ist so der Jahresanfang, das ist immer Stress. Mhm. Ich finde den Januar immer unfassbar unangenehm. Ja. Alle wollen irgendwas, alle wollen Geld von dir, alle wollen, Dinge müssen erledigt werden, alles ist furchtbar. Und letzte Woche haben wir dann auch Three to Play aufgenommen, da war ich schon so, das war nicht meine Glanzstunde. Ich war einfach so stressed, ne, und es ist so unfassbar furchtbar, wenn du das halt nicht abschalten kannst. Aber ich habe das schon gesagt und ich sag's nochmal, ey, ganz ehrlich, wenn ich mit dir und Bea so dann Podcast anschmeiße und so, das fängt sich so nach einer halben Stunde, ja, dann ist meine Stimmung wieder da, so, dann ist das alles gut. Und dann ist man ja auch froh, dass man sich doch aufgerafft hat und so und nicht irgendwie gesagt hat, ah, fuck it, nee, ich mach's jetzt doch nicht. Sondern meistens ist man danach ja dann auch so, ja, okay, war ganz cool, ja, habe ich doch noch ein Highlight diesen Tag gehabt. Ja. Ansonsten, ich habe eine Massage gehabt letzten Freitag, das war ganz toll. Wir haben jetzt eine neue Masseuse, sagt man das noch, Massagefrau, auf der Arbeit auf jeden Fall. Freitags gibt's dann Massage alle 2 Wochen. Und oh mein Gott, ich habe nie in meinem Leben so gelitten, wirklich. Also die Alte hat einen Griff wie ein Schraubstock, wirklich. So eine kleine, zierliche Frau, ne? Und ich war schon so, ja, okay. Ich sag, weil die letzte war so laschi. Ja. Dann war ich so, ja, ne, ich sag, das macht nichts, können Sie ruhig ein bisschen kräftiger und so. Da packt die zu. Oh. Ich dachte, ich spring von dieser Liege runter. Ich war wow. Hallo. Ich bin da abgestiegen, ohne Spaß. Ne? Ich hatte wirklich freitags und samstags einfach Muskelkater in meinen Schultern. Ach, krass. Alles, was sie durchgeknetet hat, direkt instant, als ich da abgestiegen bin. Aber in a good way, so. Also, dann war ja am Samstag noch ein ganz wunderbarer Junggesellenabschied von der lieben Bexi. Da war ich in Köln und habe unsere Sophie und Bexi da halt besucht und war so ein bisschen die Überraschung. Ach, Bexi wusste das gar nicht. Nein, die wusste das nicht. Ach, ich das dachte, so die gut. weiß Bescheid. Nee, das war richtig, richtig nice. Oh, das ist noch netter. Genau, ich glaube, Oleg hatte das so ein bisschen vermittelt halt und da war halt die Frage natürlich, wer kommen kann. Und ich habe halt gedacht, so, hoffentlich kriege ich irgendwie günstige Züge und so. Und es hat dann tatsächlich alles geklappt. Und dann bin ich da runter und wir standen halt vor dem Haus und es war ja alles so Harry Potter-themed. Und wir waren dann so in unseren, ich war ja hier Team Ravenclaw und so und es war alles so schön gemacht. Wir hatten so einen Einkaufswagen gekapert, da war dann irgendwie der ganze Kram drin, alles Schnäpse in Harry Potter-Style und ach, es war echt richtig nett. Und dann kam Bexy halt raus und ich war so, oh, was machst du denn hier? Und ich war so, hella. Nein, also ich bin echt froh, dass es so geklappt hat, dass es auch nicht durchgesickert ist und so und das war schon echt schön. Das ist richtig super. Ja. Und Sonntag dann halt entspannt wieder zurück. Mhm. Aber ja, dann war ich gar nicht so weit von einem Five Guys offensichtlich entfernt, was mir jetzt natürlich das Herz bricht. Ja, das verstehe ich. Ja, vom Köln bis Oberhausen ist das echt Idee. Nicht weit. Ich glaube nicht, nee. Und das nee. Ja, ich hatte wirklich keine Ahnung. Also, Naja, aber wie gesagt, dann ging es auch schon in die Vorbereitung, denn wir haben ja diesen Podcast hier angesetzt. Ja. Letztes Jahr, als es angekündigt wurde, also das ist ja jetzt seit Silvester direkt, glaube ich, seit New Year's Eve. Ja. Ist es auf Netflix verfügbar. Trigger. Und ich muss sagen, ich glaube, wir haben uns beide komplett nicht gespoilert, ne? Also nee. Ich muss für meinen Teil sagen, ich habe das Ding nicht angerührt. Ich habe es auf meine Liste gepackt. Ja. Ich habe keine Trailer angeguckt. Nein. Ich habe keine Setlist gegoogelt. ich war einfach nur so, okay, wenn das Ding da ist und wir die Zeit gefunden haben, so, dann will ich komplett jungfräulich sein. Ja, ja, war bei mir ganz genau so. Moment. Also, ich habe auch immer, wenn du Netflix anmachst, ist ja immer so, dass die neuesten Sachen werden dir gleich als erstes groß aufgemacht mit Bewegtbild und Ausschnitten davon. Und es war ganz oft Taylor Swift und ich habe sofort weitergedrückt, weil ich gesagt habe, nein, ich will das jetzt noch nicht sehen. Nein, Netflix, aus. Ich hatte immer das mit den Hasen. Was mit den Hasen? Unten am Fluss. Oh, darüber wollen wir nicht reden. Irgendwann wird der Moment kommen, wir sollten... Ist es eine Serie oder ein Film, den die da gemacht haben? Ich glaube, es ist eine Limited Series. Das heißt, dass du irgendwie nur eine Staffel hast. Aber es ist, glaube ich, als Serie gemacht. Ich hatte schon kurz... Ich habe kurz überlegt, ob wir es wagen sollten. Nee. Ich bin gerade, du merkst, ich bin so hyped, ich bin so aufgeputscht, ich bin jetzt mutig. Taylor hat gesagt, du kannst alles schaffen. Ich gucke auch den Film mit den Hasen. Oh, mach das nicht. Nein, mach ich nicht. Kann ich nicht. Mm-mm. Ja, aber soweit, wie gesagt, alles gut bei mir. Ich bin entspannt, ich bin geerdet, ich bin ein bisschen hyped noch. Und ich würde sagen, wir diven direkt mal rein in das Erlebnis Reputation auf Netflix. Und ich kann nur sagen, wer das guckt und danach nicht ein bisschen Liebe für Taylor Swift zumindest übrig hat. Ist ein schlechter Mensch. Der ist ein schlechter Mensch. Genau. Kann man einfach so sagen. Ich finde auch immer so, bei Free-to-Play würde ich das jetzt vielleicht nicht so sagen, aber bei deinem Ernst können wir das auch einfach mal raushauen. So. Hier ist alles möglich. Hier ist alles möglich. Ja. Im Worst Case sagen die Leute einfach, ist das deren Ernst? Und wir sagen so, ja. Ja. Das ist unser Ernst. Das ist einfach so. Musst du mit leben. Ich fand, wenn man das große Ganze betrachtet, jetzt wo es fertig ist, wir gehen ja gleich noch ein bisschen näher auf alles ein, was sonst so passiert ist. Ich fand es einfach ein fucking Meisterwerk. Ja. Es geht los bei den Song Arrangements, bei der Song Auswahl. Also wirklich... Hauptsächlich natürlich vom Reputation-Album wurden die Songs gespielt. Ein bisschen ältere Sachen halt von 1989 und Red waren dabei. Mhm. Ein paar noch ältere Sachen, wo du und ich, glaube ich, beide nicht so bewandert sind. Ja, das stimmt. Was mir jetzt im Nachhinein sehr leid tut, weil ich den Sachen nie eine Chance gegeben habe. Und ich hasse mich dafür gerade. Ich habe es mir auch gedacht, während die alten Sachen liefen. Wir haben es auch gesagt. Wir waren beide so, fuck. Anscheinend ist das alte Zeug auch richtig geil. Warum kennen wir das nicht? Mm. Ja. Mm. Aber wann ging denn bei dir so die Taylor Swift-Ära los? Wann begann das für dich so? Also, ich weiß, dass es auf jeden Fall mit 1989 war. Ich weiß nicht mehr, durch welchen Song ich auf sie aufmerksam geworden bin. Es war wahrscheinlich Bad Blood oder Shake It Off. So. Mhm. Ist halt so. Und ich habe mir damals dann das 1989-Album aus dem Internet runtergeladen. Noch. Da gab es noch gar kein Spotify oder so. Oder zumindest hatte ich es nicht. Und war so, ja, okay, eigentlich ist es nicht die Musik, die ich höre. Und ich werde jetzt auch niemandem erzählen, dass ich das höre. Aber ich höre mir das jetzt mal an, weil die Songs, die ich kannte, die fand ich geil. Und dann habe ich das angemacht, dann kommt so Welcome to New York und ich bin so, okay. Ich glaube, das wird ein gutes Album. Und dann habe ich weitergehört und war so, okay, Blank Space, Style, Out the Woods, ja, okay, das ist alles, ja, okay. Mm. Mm. Ja, ich bin hier auf eine kleine Goldgrube gestoßen anscheinend. Und war so, Entschuldigung. Okay, ich bin also jetzt offensichtlich großer Taylor Swift-Fan. Es ist einfach so passiert. Ich konnte damit niemandem drüber reden. Also es war eine lange Zeit noch so, dass ich mir dachte, ich kann doch jetzt nicht rausgehen und den Leuten erzählen, dass Taylor Swift richtig geil ist. Ich weiß nicht, ich glaube, eine ganze Zeit lang war das auch tatsächlich von vielen Leuten vielleicht so ein bisschen Guilty Pleasure. Weil man muss ja auch sagen, ich sag mal, selbst bei, also sie kommt ja ursprünglich aus dem ganzen Country-Genre. Genau. Und ist halt so typisch hübsches, blondes American Country Girl mit ihrer Gitarre und ihren Cowboy-Boots und so süß und so, ne? Und dann kam ja hier, ich sag mal so, Red war ja so ein bisschen der Knackpunkt, wo sich das Ganze angefangen hat zu wandeln. Ja, genau, dann wurde mit es ja so ein bisschen, Trouble war ja dieses Dubstep-Ding drin das auf einmal. Das war ja sehr dubstepig, genau, aber der Rest des Albums ist halt schon auch noch sehr, finde ich, Pop, Country angehaucht auf jeden Fall. So, und da war das halt immer noch so ein bisschen so, okay, Mädchenmusik, ne? Ich sag jetzt mal, auch wenn man diese Gentrifizierung ja nicht machen soll, aber es hat halt so diesen Stempel gehabt. Ja. Ne? So. Und dann, weiß ich nicht, also wie gesagt, von meiner Seite auch aus, Musik die ich eigentlich jetzt nicht so krass präferiere. Eben, bei mir auch. Und da war ich aber dann halt einfach so, okay, die Dinger an sich erzählen halt einfach geile Geschichten. Mhm. Die Lieder sind qualitativ einfach gut. Das ist Popmusik, aber einfach krasse Popmusik. Mhm. Es ist halt nicht dieses Boy Meets Girl, hey, I love you, und das alles verpackt in lustige Songs und Klimpermusik und weiß ich nicht was, sondern das ist einfach, ich kaufe dir das ab. Ja. Ja. Weißt du? Und wir haben ja eben in dem Film halt auch gesehen, da gab es halt auch mal so Einspieler und so zwischendurch. Da hat sie auch so ein bisschen erzählt, so das ist halt wirklich so, die erzählt ihre Geschichte und ich kaufe ihr das einfach ab. Das sind einfach Sachen, die sie beschäftigt haben, die sie irgendwie geprägt haben, die sie in ihrem Leben so begleitet haben. Und die hat an jedem ihrer Songs irgendwie selber mitgeschrieben oder hat sie geschrieben, dann mit Producern gearbeitet, wie auch immer. Mhm. So, ich kaufe ihr das einfach vollkommen ab. Ja, ist so. Und das ist, glaube ich, das, was mich da halt dran so catcht. Ja, und weil es halt auch, wie du sagst, nicht dieses typische Pop-Ding ist. So, das hat einfach ernstere Themen und andere Themen. Nicht so dieses, ja, du hast es eh gesagt, so dieses, oh, Boy Meets Girl, alles ist Love Story, bla bla. Es ist halt, so, nee. Schon, es ist halt schon sehr beziehungslastig natürlich. Ja. Oder halt auch so Heartbreak-mäßig, weil es einfach auch das ist, sie schreibt halt irgendwie einfach über das, was sie beschäftigt und was sie halt verarbeiten muss und so. Und das ist klar, dass dann sowas halt dabei rauskommt. Aber ich finde halt, es ist halt nicht dieses klassische, klischeehafte, sondern die verwurstet das irgendwie klug. Also, ja, und es ist nicht so dieses, was halt alle machen, so, weiß ich nicht. Es ist auch irgendwie kitschig, ein bisschen, manchmal, aber in a good way. So, es ist die Art von Kitsch, die man sich anhört und wo man sich dann nicht denkt so, oh Gott, das ist unangenehm, sondern es ist die Art von Kitsch, wo du denkst, das ist ganz süß eigentlich, warum ist es in meinem Leben nicht so? Und es ist halt teilweise echt relatable. Und es ist, genau, einfach relatable, genau. Also es ist super krass. Wir haben da schon öfter drüber geredet, aber man kann es einfach sagen, es gibt viele Taylor Swift Songs, bei denen denke ich mir, ja Mann, ich weiß genau, wovon sie singt. Ja, also same. Die halt einfach eins zu eins teilweise umlegbar sind auf mein Leben und ich bin so, warum kennt die mich so gut? Das ist doch Zauberei. Ja. Das ist halt auch so das Eklige, weil man hört sich dann, wenn man sowas sagt, immer ganz schnell an, wie so ein, ich sag mal so ein krasser Fangirl. Ja, ich weiß. Aber in dem Fall stört mich das nicht, weil es halt wirklich so ist, dass ich ja einfach dazu relate. Ja. Einfach. Ja. Und dann denke ich mir so, ja, fuck it. Es ist halt so. Es ist halt so. Also, wie gesagt, ich hab da auch lange gebraucht, um da jetzt einfach sagen zu können, ja, Taylor Swift finde ich richtig geil. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, warum denn? Ist doch Quatsch. Ist doch nur dumme Popmusik. Dann sage ich, hör dir mal ein Album an und dann reden wir weiter. Es ist halt wirklich so. Also, und man muss halt auch echt sagen, wie du schon sagst, es sind Leute aus völlig verschiedenen Genres, die eigentlich so eine Musik gar nicht feiern, die aber dann das hören und wirklich sagen, okay, man muss es anerkennen, dass es einfach gut ist. Ja. So. Und klar, gibt ja auch Leute, die nichts damit anfangen können, ist auch voll okay. Klar. So. Aber ich finde immer, also wenn ich von etwas so begeistert bin, dann will ich immer, dass Leute dem Ganzen eine Chance geben. Wenn sie es probiert haben und dann sagen so, okay, finde ich kacke, dann ist es okay. Mhm. Aber wenn man dieses Video heute, wenn man sich das anguckt und dann nicht zumindest der ganzen Sache zugesteht, dass die einfach ein fucking Genius ist, so, dann weiß ich nicht, was los ist. Ja, ist so. So, keine Ahnung. Also was da abgefeuert wurde heute, wow. Ich bin halt tatsächlich seit diesem Album Red dabei. Ich glaube, 2012 kam das. Ich habe jetzt nochmal. Red war 2012, ja. Genau, 2012. Und wie gesagt, das ist so, Gott, wie lange das einfach schon her ist. Das ist so krass. Ich höre teilweise, einige dieser Lieder sind heute immer noch in meinen Playlists, weil ich sie immer noch liebe. Ich kann sie immer noch hören. Und ein Lied davon tatsächlich, das wurde auch gespielt. Ich habe hier vor diesem Computer gesessen und ich habe geweint, okay? Ich habe eben geweint, so. Und ich habe nur eben auch zu Miki gesagt, ich sage, dieses Gefühl, was ich jetzt hier schon habe, wenn ich vor diesem Computer sitze, ich saß hier wirklich mit Gänsehaut und war so, was passiert da einfach? Kommen wir gleich auch noch zu mit Bühnenbild und Pipapo. Ja. Aber ich wüsste wirklich, ich würde wahrscheinlich, wenn ich da stehen würde, ich würde einfach wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen und umfallen oder sowas. Keine Ahnung, ich wüsste nicht, wie ich das verarbeiten sollte in diesem Moment. So ein krasses Gefühl löst das dann teilweise bei mir aus, was halt unfassbar ist, weil ich das halt nicht kenne von irgendwelchen anderen Sachen. So, ich habe für wenig so viel Begeisterung wie für diese Sache gerade. Bei Musik bin ich da auch total bei dir. Also ich wüsste nicht, welche Künstler oder Künstlerin oder wer auch, welche Band so, also wo ich beim Konzert wahrscheinlich auch so ausrasten würde. Weiß ich nicht. Würde mir jetzt niemand einfallen. Nee. Also wir haben auch wirklich hier gesessen und waren so, die Leute haben, also es wurden Leute im Publikum angezoomt und sind da völlig steil gegangen, völlig ausgerastet. Und Migi war so, okay, das könnte ich sein. Und ich war so, oh, guck mal, da bin ich schon wieder. Oh, schon wieder ich. Oh, die Alte, die reißt sich gerade gefühlt ihre Haare aus dem Kopf. Ja, okay, hi. So, das, also ich weiß nicht, das viele Worte, aber eigentlich ist das genau das, man kann dieses Gefühl halt nicht beschreiben. Nee. Ich weiß auch nicht, woher es kommt und diese vielen Worte sind gerade der Versuch zu expressen, was ich gerade hier die letzten zwei Stunden, was in mir los war. Ja, und wie begeistert du halt auch einfach von der ganzen Musik. Ich war den ganzen Tag hyped. So, das Wissen, dass wir heute aufnehmen, dass es fucking spät wird und ich morgen arbeiten muss, but I don't care. Das war so, egal, wir werden heute richtig eine gute Zeit haben und die hatten wir jetzt schon und jetzt nehmen wir auf und es ist wunderbar. Ja, bin ich bei dir. Also ich habe auch seit gestern einfach nur noch Taylor Swift gehört und war so, ja, ich hör mir jetzt einfach alles durch, damit ich, wenn wir heute ins Konzert gucken, jeden Song kenne. Ganz war es, hat es nicht geklappt, aber den meisten Songs kannte ich. Mhm. Und es war halt wirklich auch, ich habe Red gehört, ich habe 1989 gehört wieder und habe halt in der letzten Zeit eigentlich nur Reputation gehört, wenn ich Taylor gehört habe. Und war dann bei beiden älteren Alben immer wieder so, wow, fuck, der Song ist eigentlich so unglaublich krass. Warum habe ich den schon so lange nicht mehr gehört? Und das ging mir halt immer und immer wieder so. Und dann ist mir halt auch wieder aufgefallen, die hat so viele Hits. Das ist unglaublich, wie viele Hits diese Frau geschrieben hat. Und das siehst du auch bei dem Konzertfilm einfach. Da ist kein Song dabei, wo du sagst, ja, der ist halt jetzt nett, dass der da ist. Nein, es ist jeder Song einfach krass. Das Witzige ist, gestern, als ich nochmal meine Vorbereitungs... Du kennst die Story schon, du warst live dabei. Ich habe gestern Abend nochmal mich in die Vorbereitung gestürzt, habe halt auch nochmal durchgeklickt, mir so ein paar Notizen gemacht und höre so nebenbei die Musik und ich habe halt angefangen mitzusingen. So, erst leise und smooth und dann irgendwann muss es aber ein bisschen ausgeartet sein. Ich saß hier voller Inbrunst anscheinend mitgesungen. Es kam mir wirklich nicht so laut vor. Ich glaube auch immer noch nicht, dass es laut war, aber... Es war halt nachts um 12:30 und dann hat auf einmal meine Nachbarin an der Wand geklopft. Das ist so geil einfach, das ist so unglaublich so richtig, geil. So passiv-aggressiv, so duf, duf, duf, und ich war so, oh fuck. Das war mir so unangenehm, ich habe wirklich gemerkt, ich saß hier am Computer in tiefer Dunkelheit, ich habe gemerkt, wie mein Gesicht rot angelaufen ist, das war mir so peinlich. Und ich war nur so, Migi, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Ist mir so peinlich. Ich kann hier nicht mehr wohnen. Was, wenn die mich trifft und was sagt? Und dann bin ich heute tatsächlich früh von der Arbeit heimgekommen. Und dann ist sie kurz nach mir. Ich habe die Tür gehört. Ich bin nur in die Wohnung gehuscht. Ne? Mhm. Und ich habe nur gehört, wie sie dann kurz nach mir irgendwie neben mir die Tür da aufschloss. Und ich war so, oh fuck, Alter, gerade noch mal so entwischt. Darum bin ich jetzt auch ein bisschen nervös, dass ich mich zu sehr freue und zu laut rede. Ja, ach, das wird. Also ich glaube, reden ist dann auch nicht ganz so schlimm wie singen. Wobei ich auch nicht glaube, dass das Singen schlimm gewesen sein kann. Ich glaube, die ist einfach ein bisschen irre. Ich glaube, die ist einfach ein bisschen behindert. Grüße! Grüße! Ja, aber speaking of, was mir gerade noch einfällt, ich bin tatsächlich, mein erster Taylor Swift-Song war For Red. Und zwar... war, ich weiß nicht, von welchem Album, habe ich nie nachgeguckt, aber es war Love Story. Love Story war doch von dem Taylor, also das Album ist einfach nur Taylor Swift hieß, oder? Dann ist es eins der ersten. Oder ich ist es glaube, sogar das erste? Es kann auch sein, dass ich mich gerade täusche. Es kann auch sein, dass es einfach ein anderes Album war, aber... Es ist auf jeden Fall älter als Red und das Ding ist, das ist halt wirklich mein es krasser Guilty Es war auf ihrem zweiten Album, namens Fearless von 2009. Ja, das mit diesen richtig langen, blond gelockten Haaren auf dem Cover. Ey, oh ja, mein Gott. Richtig schlimmes Cover. Dieses Cover schreit einfach, hör mich nicht. Und ich weiß nicht, wie ich darauf kam, aber Hör mich aber nicht. Love Story ist halt der beste Guilty Pleasure Song der Welt. Ich liebe den. Ja, ist so. Der ist toll, der ist schon gut. Ja, ist er. Also so viel dazu. Feiere ich bis heute noch. Ist auch in jeglicher Playlist vertreten bei mir. Ja, sollte auch so sein. Und war auch im Konzertfilm. Also es geht anscheinend nicht nur dir so, dass du den geil findest. Anscheinend finden sehr viele Taylor Swift-Fans geil. Ja, ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein, wenn ich mir die Playlist so angucke, ich bin echt, also ich bin gut aufgestellt. Mhm. So, oder beziehungsweise sie war gut aufgestellt für mich. Ich habe, glaube ich, wirklich 90% meiner Lieblingslieder da wiedergefunden. Ja, ist bei mir auch so. Songauswahl einfach großartig. Wie gesagt, hauptsächlich Reputation-Songs wurden gespielt. Klar, war ja auch die Reputation-Stadium-Tour, die genau. Leider nur in den USA war. Verdammte Scheiße. Ey, so heartbreaking, wirklich. Würde alles tun, um auf so ein Konzert zu gehen. Ja. Hast du einen favoritisierten Auftritt? Kannst du irgendwas ausmachen, was dich besonders geflasht hat? Boah, das ist richtig schwer. Das ist richtig, richtig schwer und ich glaube, ich kann mich nicht auf ein Ding begrenzen, auch weil es einfach, es gab so viele krasse Momente in allerlei Hinsicht, wenn du überlegst, diese Songs, die sie einfach mit der Akustikgitarre gespielt hat. Ja. Und es war mega ruhig, dann aber wieder Songs, wo alles ging, wo einfach Feuerwerk in der fucking Arena war und Stroboskope und alles Mögliche und dann wieder Balladen und alles, ey, ich kann nicht sagen, was das Krasseste war. Es war alles super krass. Ich muss auch sagen, also der Kontrast ist halt auch super gewesen, weil du hast halt diese Bühnenbilder, die dir einfach das Gehirn wegpusten. Da fährt einfach eine 3 Kilometer hohe Schlange aus der Bühne. Unglaublich. Und es ist einfach so heftig. Sie hat einen Brunnen, einen funktionierenden Brunnen auf der Bühne gehabt. Und Migi war auch so zwischendurch nur so, wie ist das passiert? So, haben die sie gefragt, Taylor, was möchtest du auf der Bühne? Und Taylor so, ja. Ja, genau, das ist es. Und dann ist haben halt die Leute gebaut. Ja, dann haben die gebaut. Taylor hat einfach gesagt, hier, ihr kriegt alles Geld, was ihr wollt, baut mir krasse Dinge. Und also, okay. Ich will einen Palast und ich will eine Schlange und ich will einen goldenen Thron und ich will eine goldene Wippe, auf dem der Thron steht. Und ich will auch noch einen Brunnen und ich will etwas, was übers Publikum fliegen kann. Und mehrere Dinge, die übers Publikum geflogen sind. Eine Lichtkugel und die Schlange. Und dann will ich noch Armbänder, die jeder Zuschauer bekommt, bevor er die Konzerthalle betritt, damit ein Leuchtarmband an dem Arm dran ist, das ich von meinen Technikern steuern lasse, damit es passendes Licht zu meiner Bühnenshow abfeuert. Und ich war nur so, was zum Henker ist da los? Unglaublich. Aber ich habe mir jetzt gerade nochmal die Liste durchgeguckt von den Songs. Mhm. Ich glaube, wenn ich einen totalen Favoriten ausmachen müsste, dann wäre es New Year's Day. Dann kommen wir doch zu dem Moment, wo du uns gestehst, was bei New Year's Day passiert ist. Da haben so ein paar Ninjas in meiner Wohnung Zwiebeln geschnitten, plötzlich. Und ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber ich habe die nicht gesehen und dann wurden Zwiebeln geschnitten und wie es halt so ist, dann weint man halt so ein bisschen. Nee, ganz ehrlich, also ich sag das auch voller Stolz, ich habe geweint bei New Year's Day, weil es einfach krass ist und die da auf dem scheiß Piano sitzt und das spielt wie eine junge Göttin und dazu noch singt und es ist der krasseste Song vom Album und ich habe geweint wie ein Mann. Migi, ganz ehrlich, das Lustige ist, wenn du weinst, dann bist du so, ja, das war krass, weißt du? Und ich bin einfach so, ich leide so still und ich glaube, du hast gehört, wie ich geschnieft habe. Ja, habe ich gehört. Ich sitze dann da so. Ja, genau das war das, was ich gehört habe. Und bei mir war es immer so, ja, das ist richtig cool. Mehr passiert nicht. Aber das ist auch, es ist super krass, weil New Year's Day halt auch einfach in einem Mashup war. Also muss man auch dazu sagen, sie hat viele Songs, gerade ältere und neuere, dann gemixt in wirklich gut arrangierten Mashups. Ja. Auch so ein Ding, was ich super finde. Nicht einfach stumpfes Runterspielen von irgendwelchen Tracks, sondern sie hat dieses Arrangement teilweise, das ist einfach, was heißt teilweise, durchgehend, ist einfach großartig. Ja. Und New Year's Day, es klopft schon wieder. Aber ich glaube, es ist nicht an mich gerichtet. Sehr gut. Vielleicht hämmert auch jemand. New Year's Day war in einem Mashup mit Long Live. Mhm. Und das war einer der Songs, den ich halt nicht kannte. Also der war mir kein Begriff. Und nee, mir auch nicht. Holy fucking moly. Der war schön. Der war richtig schön. Und das war schon so, das hat sich schon so langsam angekündigt und ich war schon so, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, jetzt nicht, jetzt nicht. Und dann kommt News Day und ich bin so, scheiße. Und dann habe ich einfach gemerkt, wie meine Augen immer feuchter wurden und ich war so, oh no. Aber dann kann ich auch erzählen, wo ich bei geweint habe. So, dann ist es ausgeglichen. Ja, dann sind wir beide Opfer. Und zwar, ja, sind wir sowieso. Ja, das stimmt. Und zwar, ich habe geweint bei All Too Well. Und das war, glaube ich, der erste Song, den sie auf der Akustikgitarre gespielt hat, ne? Mhm. Nee, Quatsch, der zweite. Dancing With Our Hands Tied hat sie, glaube ich, auch schon auf Akustik gespielt. Ja, stimmt, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Genau, stimmt. Also das muss ich sagen, ist tatsächlich einer der Songs, die ich nicht so krass feier. Er ist gut, wie gesagt, aber das ist so, der ist okay so. Aber All Too Well hat mich halt richtig zerstört. Das ist wirklich mein All-Time-Favorite. Ich leide vor mich hin, wenn ich Liebeskummer habe oder wenn es mir schlecht geht oder irgendwas früher schief lief in Beziehungen, weiß ich was. Also das ist der Song, mein Go-To-Leidenssong schlechthin. Und das habe nicht nur ich so gefühlt. Sie hat das ja selber auch angekündigt. Sie sagt, das ist einer der Songs, die das Publikum einfach so krass feiert. Mhm. Die Leute lieben den. Die tätowieren sich den unter die Haut und was weiß ich nicht was. Und ich kann nur sagen, ey, ich fühle das. Dieser Song ist einfach, der ist so krass, wie der sich halt aufbaut, ne? Ja. Und dann zu sehen, wie sie den einfach minimal reduziert auf diese Akustikgitarre spielt und dann ihr Gesicht dazu und was sie da so reinsteckt, wirklich. Das ist so krass gewesen. Ja. Da war er vorbei. Ja, also, ja. Einfach Respekt für sie als Künstlerin ist zu krass gewesen. Ja. Ich glaube, wenn ich da live wirklich gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen oder so. Es war einfach zu viel. Aber es gab halt einfach nicht nur die, also jetzt abgesehen von den Momenten, wo wir beide geweint haben, es waren halt echt viele krasse Momente dabei, wo du dir gedacht hast, fuck, das ist so unglaublich gut gerade. Also lass, weiß ich nicht was sein. Da kannst du eigentlich jeden Song rausnehmen und sagen, das war krass. Alleine der Anfang mit, also dass Ready For It der erste Song sein muss, ist klar. Mhm. Weil es halt einfach bei Reputation auch einfach ein krasser Opener ist. Und da siehst du die Bühne und denkst schon, wow, das wird krass. Und dann liefert die ab und liefert ab und liefert ab. Ja. Ja. Oh, ich hab einen Schluck auf, Entschuldigung. Ich war gerade so, nee, also wie du schon sagst, einfach krasser Opener. Da merkst du halt direkt so, okay, jetzt wird auf die Kacke gehauen. Die Mischung halt dann zu ruhigeren und vielleicht so ein bisschen spielerischeren Balladen oder auch Songs zwischendurch. Es ist halt einfach so ausgewogen gewesen. Ja. Was ich halt auch richtig mochte, war halt das Medley aus Style, Love Story. Mhm. Also es sind auch zwei meiner favorisierten Tracks. Und dann halt auch diesem Song You Belong With Me, was halt auch einer dieser älteren Songs ist, wo ich so dachte, okay, wer bist du? Und dann hat sie zwei Wörter gesungen und ich sag zu Migi, okay, ich brauche den. Ja. I need to know that. Und er ist halt wirklich, es war wirklich, wirklich gut. Mhm. Ja, also wie gesagt, Songauswahl krass, Bühnenbilder krass, kann man schlecht beschreiben, muss man gesehen haben. Ist wirklich so, ich habe schon gesagt, so, wenn ich jemandem beschreiben müsste, wie ich dieses Konzert jetzt gesehen habe, ich würde einfach sagen, ganz ehrlich, mach's dir an auf Netflix, klick irgendwo rein in diesen 2 Stunden, klick einfach irgendwo rein und du wirst geflasht sein. Ja. Alles sieht krass aus. Ja. So, darum Bühnenbild können wir abhaken, so kann man nicht drüber sprechen. Nee. Aber worüber man sprechen kann, ist alle Leute, die da mitgewirkt haben, die einfach alles so einen krassen Job abliefern, seien es jetzt die Tänzer, seien es die Tänzerinnen, seien es die Background-Sängerinnen, sei es die Band, die da einfach live unglaublich krass spielt, wo alles abgeht, dann jeder, der da irgendwie auch nur den kleinsten Finger bewegt hat, ist einfach ein Star für sich selbst, meiner Meinung nach. Weil alle einfach einen krassen Job abgeliefert haben, sonst hätte das nicht so umgesetzt werden können. Ja, also jeder, der da mitgewirkt hat, wahnsinnigen Respekt. Jeder hat und auch ein bisschen irgendwie Neid. So, und ein bisschen Neid, ja. Jeder hat, man muss auch wirklich dazu sagen, ich finde, das kann man auch mal hervorheben, es waren halt auch wirklich überhaupt keine Stereotypen. So. Ja, das die stimmt. Waren, die Leute, die da mitgemacht haben, einzeln betrachtet, sahen die einfach aus wie so ganz ich sag mal, ein bisschen die Leute von der verrückten Seite so, ne? Ja. Was ja gut ist. So, und ich weiß nicht, also wie sich diese Konstellation da zusammengestellt hat, ob die irgendwie, ob die extra danach ausgesucht wurden oder was weiß ich, aber so jeder in sich wirkte schon so besonders. Mhm. Und dann einfach dieses Gesamtbild, diese ganzen verschiedenen Leute, egal ob vielleicht ein bisschen kräftiger, ein bisschen dünner, wenig, keine Ahnung, wenig Haare. Ich glaube, eine war dabei, die hatte auch hatte sich eine Glatze rasiert oder sowas. Ja, zumindest sehr kurze Haare, ja. Oder sehr kurze Haare. Dann hattest du ein bisschen diese feminineren Typen, sehr androgyne Styles, die Tänzer sehr ausgefallen, also die Männer halt auch, ne? Durch die Bank, das sah einfach. Es war so eine Konstellation, wo du denkst, wie kann das zusammenpassen? Aber es passte zusammen. Das ist halt einfach auch so eine schöne Message, die sie ja auch immer wieder unterstreicht. So. Ja. Es ist scheißegal so, wie du aussiehst, Statur, was weiß ich nicht was. Im Endeffekt ist alles ein großes, schönes Gesamtbild und alles gehört irgendwie zueinander. Und das hat das so richtig verkörpert. Also ich finde, diese ganze Message wurde dadurch so schön unterstützt. Mhm. Und ja, das ist auch so ein Ding irgendwie, wo Taylor Swift ja auch für steht. Ich meine, dieses Jahr, oder ja, nicht dieses, aber letztes Jahr hat sie ja auch viel sich für sowas halt auch ausgesprochen, für Gleichstellung und ach was, all diese ganzen wichtigen Themen, was sie ja vorher nie gemacht hat. Ne? Das stimmt, ja, das hat sie erstens vorher nie gemacht und sie hat sich das dann sogar zu irgendeiner Wahl sich für zwei demokratische Kandidaten ausgesprochen und hat gesagt, ja, sie kämpft für LGBTQ-Rechte und alles Mögliche. Was sie halt, wie du sagst, vorher nicht gemacht hat. Sie hat sich vorher relativ bedeckt gehalten, wo sie auch schon viel Kritik geerntet hat von Fans, die gesagt haben, sie sollte sich mal äußern, weil es ein wichtiges Thema ist und Taylor eigentlich doch eine ist, die schon öffentlich ihre Meinung gerne kundtut. Ist eine der mit am meisten einflussreichsten Prominenten überhaupt so. Ja. Und ich weiß nicht, ich finde das halt auch durch, also diese Reputation Era, sag ich mal, ist sehr, sehr bezeichnend für ihre komplette Entwicklung. Ja. Wenn man sich das halt anguckt, ich meine, ich bin lange kein überkrasser Swiftie, dass ich jetzt sage, ich weiß alles so. Nennt man Taylor Swift-Fans Swifties? Ich glaube ja. Mega geil. Ich bin gern Swiftie. Ich bin so ein Swiftie. Na, aber wenn du so überlegst, aus dieser ganzen Country-Era ging sie raus mit dem Album Red. Ja. So, dann kam 1989, was sehr elektronisch ja auch war. Da hast du so gemerkt, okay, sie löst sich jetzt wirklich so ein bisschen aus diesem ganzen Genre, wo sie so reingestopft wurde. Ich liebe die Drums auf 1989, weil die so elektronisch sind. Das ist ja, so geil. Komplett. Ich finde das auch, es ist teilweise sehr so mit Synthies und so ein bisschen 80s-Vibes auch. Aber alles in einer modernen Gewand. So. Ich finde es richtig gut. Und dann kam halt Reputation. Und Reputation wurde ja quasi eingeleitet, haben wir noch mal kurz nachrecherchiert, ne? Durch diese ganze Fehde mit Kanye West und seiner Ollen. Und im Prinzip diesem Song, oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Famous. Famous, genau. Mhm. Wo er ja diese Textzeile rausgehauen hat von wegen I made that bitch famous. Und ja, davor war ja noch irgendwie I might have still have sex with Taylor. Why? Because I made that bitch famous. Also wirklich sehr explizit an sie gerichtet. Sehr explizit auf jeden Fall. So. Und dann hieß es ja, sie hätte das irgendwie approved, diesen Song so rauskommen zu lassen. In ihrer Version der Geschichte, die halt mittlerweile also nicht mehr nachzulesen ist, es war wohl ein Instagram-Post, wo sie sich da mal gerechtfertigt hatte, hat sie dann halt irgendwie klargestellt, so dass sie nie explizit diese Textzeile gehört hat, sonst hätte sie das halt auch nicht halt freigegeben, ne? Ja. Genau, und im Prinzip hat sich das dann so weit hochgeschaukelt, dass sie ja nach Erscheinen dieses Songs Kanye West bei den Grammys, glaube ich, öffentlich sozusagen geblamed hat dafür und meinte halt so, okay, das macht man halt nicht. Mhm. Und dann ging es ja los, wie gesagt, dass es dann hieß, ja, nee, Taylor Swift wusste davon und hier haben wir irgendwelche Telefonmitschnitte und bla bla bla. Und, das war auch richtig lächerlich. Es ist halt, genau, es ist einfach lächerlich, aber ich meine, es sind die Kanye Wests, was erwartet man? Northwest, Saint West. Typ, wie gesagt, musikalisch wahrscheinlich immer noch krass und so. Ich feiere ihn jetzt nicht so, aber es gibt genug Leute, die ihn ja als das One and Only ansehen. Mhm. Aber ich finde, der Typ ist halt einfach irre. So. Der ist komplett irre. Der ist komplett wahnsinnig. Ja. Und naja, auf jeden Fall hat sich das dann ja so weit hochgeschaukelt, dass Taylor Swift halt auch öffentlich beschimpft wurde als die Schlange, die Intrigantin und so weiter und so fort. Und so kam halt diese ganze Geschichte ins Rollen. Und dann war ja erstmal Funkstille. Mhm. Eine ganze Zeit lang hat ja kein Mensch irgendwas von ihr gehört, gesehen. Ja. Ich glaube, ihre Social-Media-Kanäle waren down. Teilweise, ich weiß, glaube ich, jetzt, dass ihre Kommentarfunktion bei Instagram ist immer noch nicht aktiv. Also ist nicht aktiv. Du kannst halt nichts kommentieren. Sie postet, aber es interessiert sie halt einfach nicht mehr, mhm, was Leute über sie reden oder denken. Und das ist halt bezeichnend für Reputation. Ja. Als das Album rauskam, hat die einfach krass aufgeräumt. So, und das leitet halt auch komplett über zu diesem ganzen Schlangenthematik-Ding, was wir ja eben schon hatten. Mhm. Sei es beim Bühnenbild, beim Mikrofon, bei irgendwelchen Accessoires. Sie streut das ja immer wieder so ein. Und sie hat halt komplett den Spieß umgedreht. Alles, was Kanye West und Kim Kardashian gegen sie sozusagen verwendet haben, hat sie genommen, hat es so für sich umgemosert und umgepolt und hat es quasi komplett wie so ein Neustart genutzt, ne? Genau, ja. Und seit diesem Album ist es halt wirklich so, okay, ich habe halt einen schlechten Ruf jetzt, so nach dem Motto, ist der Ruf halt erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert, so nach genau. dem Motto. Sie scheißt halt einfach drauf, ne? Genau. Sie macht ihr Ding, sie tritt jetzt mit ihrer Meinung auch raus, so no matter what, lass die Leute reden, so das ist meine Meinung, das sind die Sachen, zu denen ich stehe. Und das ist halt einfach mutig und ich weiß nicht, vielleicht andere machen es vielleicht einfach, weil es von ihnen erwartet wird. Aber ich habe auch einen Respekt dafür, wenn man jetzt nicht seine Meinung überall breittreten muss. Weißt du? Ich ja. weiß nicht. Es gibt halt so Sachen, da denkt man sich seinen Teil zu, aber man spricht es nicht aus. Und wenn sie sich jetzt so bereit fühlt und da jetzt den Mut zu hat, dann mhm. auch wirklich dahinter zu stehen, was sie sagt, warum nicht? Ja. Dann hast du dir halt die Zeit genommen, die du brauchst. Ja, klar. Völlig in Ordnung. Ja. Und das hat sie halt einfach letztes Jahr zu einem richtig krassen Menschen werden lassen. So, du merkst halt einfach, die Frau ist auf einer anderen Ebene. So, ja, das ist halt so dieses, sie hat sich selbst gefunden, aber sie ist so ein Stück weit einfach erwachsen und gefestigt geworden. Genau. Vor allem gefestigt, glaube ich, ist das richtige genau. Wort. Ich glaube einfach, diese ganze Nummer und da halt auch dieses Ausklinken aus der ganzen bunten Welt hat sie echt mal so die hat wirklich zu sich gefunden, mhm. so, und weiß halt jetzt einfach so, was zählt. Ich glaube, sie hat ja dann auch irgendwie einen neuen Partner und das ist genau. ja auch alles sehr unter Verschluss so. Früher war das ja alles sehr öffentlich. Mhm. Das war ja zum Beispiel halt auch viel Thema auf 1989. Genau, dass ja. sie halt wirklich so darunter gelitten hat, dass halt alle Leute sie so belagert haben und dass halt alle Leute irgendwie, natürlich, wenn du Person des öffentlichen Lebens bist, ist es normal, aber dass sie halt alle so darauf bedacht waren, okay, was macht sie als nächstes? Wo passiert der Fehler? Was ist das für ein Typ? Und ich meine, ihr Freund war unter anderem ja auch Harry Styles. Mhm. Das war ja eine der bekanntesten Sachen, die da so am Laufen waren. So natürlich ist es das krasse Pop-Pärchen. Natürlich sind die unter Beobachtung wie sonst was. Klar. Aber die sind halt auch nur Menschen. Und wenn du dir dann halt die Songs anhörst, dann denkst du so, ja, okay, du warst richtig am Arsch so. Und das belastet. Mhm. Und das ist schlimm. Ne? Ja, klar. Ja, und davon hat sie sich ja mit dem neuen Album halt, wenn man sich das so anhört, halt komplett von diesen Sachen losgesagt und alles, was jetzt läuft, läuft so, wie es für sie gut ist, mhm. wie sich das anhört jedenfalls. Ja, und vor allem, das Album spannt genau diesen Bogen, den du gerade erzählt hast, spannt das komplette mhm. Album von Song zu Song halt einfach. Also du hast, genau. wenn du genau hinhörst, hast du genau diese Geschichte, über die wir jetzt relativ lange geredet haben, in Albumform. Mhm. Weißt du, also dieses, genau. erstmal dieses, okay, Ready For It ist der krasse Opener und dann kommt mhm. halt nach und nach diese Geschichte aufgedröselt, aber nicht plump so, oh ja, das mit Kanye West war scheiße, sondern es hat alles in Metaphern mhm. verpackt und das ist so unglaublich krass. Das ist so unglaublich krass. Sowieso Queen of Easter Eggs, Metaphern mhm. und sonst irgendwas. Jedes Video, jeder Song enthält irgendwelche Easter Eggs, enthält irgendwelche kleinen Hints, die natürlich die krassen Fans dann alle irgendwie kennen und versuchen rauszufinden. Die Videos werden bis ins Kleinste analysiert, ja. was halt so krass ist. Und jetzt auch eben bei diesem Live-Konzert findest du halt auch teilweise wieder Hints und kleine versteckte Sachen oder auch manchmal große, wenn mhm. man nach den Schlangen geht, die halt wirklich das alles immer weitertragen. So, sie ja. hat eine komplette Story um sich rum gespannt, ja. die einfach unfassbar gut ist. Ja. Und die sie trotzdem so ein bisschen auch schützt, weil du halt sagen kannst, okay, die trägt so teilweise ihre Schwächen halt krass nach außen. Aber wie du es auch sagst, zum Beispiel mit ihrer aktuellen Beziehung, das trägt sie halt nicht nach außen. Und es ist auch, nicht viel. Ist auch okay für alle, weil es gibt ja genug Stories über Taylor. So. Mhm. Wenn du über Taylor berichten willst, du findest immer irgendwas. Aber es muss nicht unbedingt die Beziehung sein. Ich glaube, die hat es echt klug gemacht, weil sich da so ein kleines Schutzschild irgendwie aufgebaut hat, dass ihr privates Privat sein darf, weil sie eh so viel nach außen trägt, dass genug da ist, worüber man reden kann. Ganz ehrlich, zur Not schnallt sie sich einfach wieder einen Schlangengürtel um, so. Ja, dann genau. Sind alle Leute wieder so, oh mein Gott. Das ist jetzt getan. Da ist eine Schlange auf dem Gürtel. Ja, aber es ist halt wirklich so. Es klingt, für Leute, die jetzt Taylor Swift einfach nicht kennen oder was weiß ich, da klingt es jetzt total verrückt, was wir hier reden. Das ist wahrscheinlich so, das ist wie wenn du über Illuminati redest, so. Die Nummer 23, ja, die Nummer 13 ist auch krass bei Taylor, so. Die kannst du auch sicher überall finden. Es ist halt echt, das muss klingen wie so Illuminati-Gerede, aber ist es halt nicht. Das Witzige ist halt, die Nummer mit der, also die Nummer 13, man denkt ja, wunders, was da los ist, ne? Das ist die billigste Erklärung der Welt, warum sie einfach die 13 so feiert. Ich hab's auch gelesen vorhin, ja. Du hast es auch. Ja. Ich war so, wirklich. Ja, man denkt so, oh, die 13, sie ist überall immer draufgemalt, sie hat so sogar in ihre Kleidung integriert sie das, sie macht es in irgendwelchen Videos, bla bla bla, und denkst so, oh, die 13, was das wohl wieder dahinter steckt, es ist einfach ihre Lieblingszahl. Ja, genau. Ihre Glückszahl, ihre fucking Glückszahl. Ja. So. Aber ich finde das halt auch witzig, weil die ist halt so krass abergläubisch anscheinend, ne? Sie hat ja dann irgendwie erzählt, so, sie hat irgendwie am 13. hat sie Geburtstag. Dann ist sie irgendwie am Freitag, den 13. 13 geworden. Ihr Album hat sich 13, in 13 Wochen ist es Gold gegangen. Ihr erster Nummer 1 Song hat ein 13 Sekunden Intro. Überall ist die 13 präsent. Sie feiert die 13. Bub, ist die 13 da. Ich sag doch, das ist wie bei den Illuminati und der 23. So, die ist überall, die Zahl. Die kannst du überall finden. Also einfach verrückt. Das ist so crazy einfach. Und ich weiß nicht, ich lese halt auch einfach gerne diese ganzen Mutmaßungen. Ich bin normalerweise nicht der größte Freund von Fantheorien, aber bei Taylor Swift bin ich so, bring it on. Ja, ich liebe das auch total. Ja, aber wie gesagt, wenn man jetzt sonst weiter guckt, das Album ist unfassbar erfolgreich gewesen. Es ist 2017, ist es rausgekommen, Ende 2017. Und es ist halt einfach das erfolgreichste Album überhaupt von 2018 gewesen. Ja. Und ich meine, 2018, Anfang des Jahres, da kamen halt einfach auch krasse Sachen. Ich glaube, Kanye West hat auch irgendwas gedroppt. Drake, ja, der hat irgendwie ein paar Alben. Die ganzen großen US-Rapper und so. Also ich habe das jetzt letztens in so einem Video, irgendwie hier dieses Teens React oder was das war, hatte ich gesehen, wo die halt diese Alben ranken sollten. Und einfach Taylor Swift war above all. So, die war halt einfach auf der Nummer 1. Über allen, über Cardi B, über Drake, über weiß ich nicht wem, Childish Gambino. Ja, der Unterschied ist halt auch krass, wenn du das siehst, wie die Leute in Amerika auf Taylor Swift abgehen, auch bei dem Film jetzt, die drehen durch. Und vor allem, da ist auch nicht nur das, wir haben schon drüber geredet, so die ganze Crew ist total divers, guck dir das Publikum an, da ist jeder und alle sind da dabei. So, da sind Transmenschen dabei, da sind irgendwelche harten Rapper-Typen mit Bandana dabei, die zu Taylor Swift abgehen. Da sind dickere Menschen dabei, da sind dünnere Menschen dabei, da sind Menschen von allen möglichen Hautfarben dabei, von allen Gesinnungen. Glitzer, und alle tragen Glitzer. Haarschmucke, manche kommen als Katze verkleidet, so. Ja. Du kannst halt einfach dahin gehen und du bist einfach in einem großen, glücklichen Haufen. Und ich fand, in einer dieser Ansprachen, die sie gehalten hat, ich fand es wirklich sehr schön gesagt, sie sagt, das, was uns hier alle verbindet, ist halt zum einen natürlich, dass ihr vielleicht hier meine Musik feiert und dass ihr alle meine Show sehen wollt, so. Aber zum anderen ist es so, dass wir alle nach etwas Echtem suchen, so dass du halt wirklich keinen Bock hast auf das ganze Gerede, auf eine bad reputation, sondern dass du halt wirklich einfach diese Angst, was dieser Ruf über dich aussagen kann, dass du es hinter dir lässt und dass du einfach mit Leuten deinen Zeit verbringst, die dich halt so mögen, wie du bist und die einfach ehrlich sind und denen du vertrauen kannst und die halt einfach gute Menschen sind so. Und ich fand das so eine schöne Message, weil das ist ja wirklich das, wonach wir eigentlich alle suchen. Nach einer ehrlichen Liebe, Freundschaft, einfach Leute, die es halt ernst mit einem meinen und nicht irgendwie, ne, einen ausnutzen oder irgendwie fallen lassen, wenn es schwierig wird oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist halt auch so ein Ding, was diese ganze Taylor Swift-Geschichte so besonders macht, weil sie vertritt das halt total. Und natürlich ist es irgendwo ein bisschen die perfekte Märchenwelt vorgestellt, so, und es gibt's halt einfach nicht, dass du in so einer Welt leben kannst. Klar. So, guck dir unsere Welt an, ne? Ja, sicher. Aber es ist irgendwie schön, wenn du sowas hast, wo du dich einfach so ein bisschen dran festhalten kannst und sagst so, okay, da ist die Welt noch in Ordnung, so. Oder das gibt mir zumindest das Gefühl, dass auch andere Leute das suchen, weißt du? Ja. Und ich finde es echt einen schönen Gedanken. Ja, ist es. Und also generell, was sie gesagt hat während dem Konzert, das war nicht so, dass du denkst, okay, die hat das jetzt einstudiert und redet da ihren Text runter, sondern du glaubst ja das. Also wenn ich das gucke, dann glaube ich dir, dass du auch diese Szenen nach dem Film, so diese Backstage-Aufnahmen und alles mögliche, das wirkt so natürlich und es wirkt, als hätte die wirklich Spaß und als wäre sie ein unglaublich sympathischer Mensch. Und so viel Menschenkenntnis, glaube ich, habe ich dann doch, um sagen zu können, das kann nicht alles gespielt sein. Das ist es halt auch. Ich finde es mega krass, dass es halt einfach Leute gibt, die sie als die heftigste Intrigantin quasi unserer Zeit versuchen darzustellen. So, ich kann mir aber einfach nicht vorstellen, dass jemand, der auch wirklich so in der Öffentlichkeit ist, der ja auch so, also dass du das so steuern kannst, dass nicht irgendwann mal irgendwas käme, das dich wirklich zu Fall bringt, wenn du dieses ganze Gerüst so um dich rumspinnst. So wie bei Bushido jetzt. So, keine Ahnung, was bei Bushido los ist. Na, aber ich kaufe ihr einfach ab, dass sie das ist, dass sie einfach auch so ein bisschen dorky ist und irgendwie so ein bisschen, ja, es ist eine große Bühne, jetzt habe ich mich verlaufen, glaube ich ihr sofort. Ja, vor allem ist es so relatable. Ja, eben. Und ich glaube wirklich, dass sie schlau ist und dass sie halt auch weiß, wie sie diverse Sachen verwursten muss. Um einen gewissen Effekt zu erzielen. Ja, klar, ist ja auch aber total legitim. Du auch Wissen in dem Business, wollte ich gerade sagen. Und das hat nichts mit Intrigant, sage ich das Wort richtig, komme mir so vor, als würde ich sagen. Intrigant. Intrigant, oh Gott, das ist wie Regisseur. so, ich glaube einfach nicht, dass sie das ist. Nee. Ich glaube einfach, sie weiß genau, was sie tut, aber das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie Intrigen schmiedest, so. Ja. Sondern sie ist einfach clever. Und Leute, die nicht clever sind, fühlen sich durch sowas bedroht. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. So. Man ist immer irgendwie, man schießt immer gegen das, wovor man Angst hat. Das ist halt einfach so. Ja, ist also, so. Also, beziehungsweise diese Leute tun das dann. No. Aber jetzt können wir noch mal kurz, wo wir noch bei Reputation hier sind, darüber sprechen. Und das habe ich eben gelesen, fand es furchtbar schockierend, dass das Album ja einfach in Deutschland nicht so geil angekommen ist, wie offensichtlich im Rest der Welt. Das hat mich auch schockiert, dass du mir das erzählt hast vorhin, ja. So, ich habe ein bisschen Wikipedia natürlich studiert, nochmal, um so ein bisschen was aufzufrischen. Und wenn man sich halt einfach anguckt, wie einfach auch erstmal die Singles gechartet sind, also das Einzige, was halt wirklich ein bisschen Erfolg hatte, war halt tatsächlich Look What You Made Me Do. Und ich glaube, aus dem einfachen Grund, weil es so komplett anders war. Da war es entweder so, du liebst es oder du hast es. Das Ding hat ja komplett alles gespalten. Ja. So. Und das ist tatsächlich in Deutschland auf die 3 irgendwie gechartet und hat Gold bekommen. Super. Ja. Ne? Ja. Alles, was danach kam, Gorgeous, mega Hit. Ready for It, mega der Hit. Call It What You Want, mega der Hit. Ist alles irgendwo in dem Mittelfeld. Call It What You Want sogar auf der 99 nur eingestiegen. Das ist musst schon dir krass. Mal vorstellen. Das ist schon echt und dann halt die dicken Dinger jetzt wie Endgame und Delicate sind nicht mal gechartet. Vor allem Endgame, wo das einfach... Das ist einfach ein Strich. Wo Ed Sheeran und Future mit drauf sind, die einfach... Also in Amerika kann das nur krass sein. Da sind so riesengroße Künstler dort und hier ist einfach so, ja, okay, cool. Das ist halt Wahnsinn. So. Das ist hier einfach nicht... Darum bin ich auch so ein bisschen nicht so optimistisch, dass wir vielleicht Konzerte hier hinbekommen und ich für immer Netflix gucken muss. Aber ich weiß nicht, wenn man halt überlegt, wie das in den USA durchgedreht ist, dieses Album, ne? 48 Wochen in den Top 40 und das meistverkaufte Album im Jahr 2018. Es ist einfach das meistverkaufte. Es kam 2017 raus. Ja, okay, Ende 2017, aber trotzdem. Es ist nicht mal aus dem Jahr. Und dann überleg mal, was da halt alles noch kam in dem Jahr. Ich finde das unfassbar. Ja, ist es auch. So. Und weiß ich nicht, also alleine das. Und naja, wie gesagt, als man dann gesehen hat, wie die ganzen, wie das Album an sich halt gechartet ist in Deutschland, ich glaube, da war es auf Platz 2, es hat nicht mal Gold bekommen. Das ist schon traurig. Da denke ich mir so, how is this possible? Mm, ja. Das geht einfach nicht. Ich verstehe es auch nicht, weil das Album war halt einfach so krass. Wie gesagt, wir haben das gemeinsam parallel gehört. Wir haben uns auch beide diese geile Special Edition gekauft. It's funny. Ja, aber die war halt einfach geil. Muss man sagen, das war wirklich wunderschön. Das ist nämlich wie ein Hochglanzmagazin im Prinzip. wie so ein Lifestyle, so ein Tratschmagazin. Genau, ein Klatsch- und Tratschmagazin. Ja, genau. Einfach auch da wieder halt aufgegriffen, das Thema. Perfekt und aufgegriffen. Und da hast du so alles gestaltet in dieser Art vom Zeitungsartikel mit dem Cover und dann Fotos von ihr und noch irgendwelche so kleine Postkarten beigelegt und halt natürlich das Album und also so schön, so mit Liebe gemacht. Ich finde es richtig nice. Ja, finde ich auch. Na, aber wie gesagt, hier irgendwie, it's Germany. Ja. Was willst du machen, ne? Aber jetzt können wir die Vorreiter sein. Wir machen Taylor Swift groß. Ja, in Deutschland. In Deutschland. Ich weiß nicht, was ich alles tun würde, wenn diese Tour jemals hierher kommt, irgendwie nach Europa, würde alles machen. Ja, einfach ausrasten. Würde ausrasten, ja. Krasse Gäste waren auch auf der Tour. Mhm. Jetzt bei dem Mitschnitt hatte sie Charlie XCX, ne? Und Camila Caballero, hier diese. Ja, genau. Die alte ist das doch, fiel mir vorhin ein. Aber wenn man halt guckt, was sonst auf der Tour los war, ist halt mega krass. Die hatte Robbie Williams war dabei. Ich glaube, Shawn Mendes war dabei. Wen hatte sie denn noch? Also auf Instagram habe ich das so ein bisschen verfolgt. Locker war irgendwo auch Ed Sheeran, kann ich mir nicht anders vorstellen. Da war so viel los einfach. Mhm. Die Namen, ich meine, wie kann das sein, einfach, dass Robbie Williams mit dir Angels performt? Ey, das war so ein krasses Video. Das war, ich hab das gesehen und war so, fuck. Ich hab dir das doch geschickt. Ja, ja, ja. Ich hab dir das doch geschickt und ich war nur so, oh mein Gott. Ja. Was? Genau das. War einfach Wahnsinn. Also ganz, ganz groß. Das ist halt auch so ein Ding, das wird auch nicht jeder machen, weißt du? Du hast halt einfach auch das Gefühl, bei dem ganzen Konzert, ja, sie ist die Hauptperson, aber es dreht sich um alles, um das Gesamtbild. Jeder Mensch wurde gefühlt verabschiedet vorhin. Die Tänzer, die Sänger, die Trommler, die Putzleute, die Securities. Alle wurden irgendwie nochmal erwähnt und es wurde denen gedankt und ich weiß nicht, ich finde, sie wirkt wie eine sehr respektvolle Person. Ja, finde ich auch. Das macht auch, dass ich sie respektiere und halt wahrscheinlich auch einfach so feier, weil das jemand ist, wo ich einfach denke, okay, da kannst du einfach den Hut vorziehen, die macht das richtig. Mhm. So. Ja, ja, ist einfach so. Also, es ist, ja. Kann man nicht mehr sagen eigentlich. Ja, was ich auf jeden Fall noch ansprechen muss, das habe ich dir noch nicht erzählt, ist das Coveralbum, was mein Herz bewegt. Ich wusste, dass du darüber reden möchtest. Weißt du? Wusstest du? Es war mir relativ klar, als ich das Album nochmal gehört habe jetzt von Taylor. Okay. Da war mir klar, okay, das Coveralbum wird bestimmt auch zum Thema werden. Das ist auf meiner Liste, ja. Genau. Denn Ryan Adams hat das 1989-Album gecovert, das komplette. Und ich meine, es war eine verlorene Wette. Ist das so? Warum er das machen musste. Ich glaube ja. Okay. Willst du mal Live-Recherche machen? Ja, du kannst ein bisschen davon erzählen und ich recherchiere. Genau, und ich weiß gar nicht mehr, wer mir davon erzählt. Doch, genau. Ein guter Freund von mir hat mir das gezeigt tatsächlich. Das war letztes Jahr im Sommer. Und er meinte so, ja, kennst du eigentlich das Ryan Adams Cover von Out of the Woods? Und ich war nur so, nee. Ja, es ist von dem Ryan Adams Album, er hat das Taylor Swift Album gecovert. Und ich dachte nur so, was zum Teufel, wer covert denn ein ganzes Taylor Swift Album? Und dann habe ich das angehört und es ist einfach ein scheiß Meisterwerk. Also ich mag Ryan Adams an sich sowieso super gerne. So die Stimme ist großartig. Und er hat halt die ganzen Songs nicht einfach ich sag mal, ein Playback genommen und drüber gesungen, sondern er hat die alle komplett arrangiert nach seinen Vorstellungen. Ja. Und es ist unfassbar großartig. Das heißt, selbst wenn man sagt, so, ich mag nicht so gerne vielleicht eine Frauenstimme und vielleicht ist mir das alles viel zu poppig und zu, keine Ahnung, Taylor Swiftig, so, hört euch mal bitte 1989 von Ryan Adams an. Es ist wirklich, es ist worth it. So viel Gänsehaut teilweise bei diesen kompletten umarrangierten Songs, ist großartig. Es ist übrigens keine Wette, die er verloren hat. Er hat einfach nur das Album gehört, während er an seiner gescheiterten Ehe noch zu kauen hatte. Krass. Und er hat das Album so gut gefunden, dass er sich gedacht hat, ja, dann cover ich das halt. Ah, also er fand einfach das Album richtig geil. Okay, dann hat mir irgendwer Quatsch erzählt, Ryan Adams. Meine Info war halt tatsächlich, dass er irgendwie das machen musste und dann war es geil am Ende. Okay, nee, aber also kommt das Gleiche raus, ist gut. Habe ich gerade gelesen, eben er hat sich von seiner Ehefrau Mandy Moore scheiden lassen und hat dann sehr viel 1989 gehört. Und dann fand er das so krass, dass er es gecovert hat komplett. Nice. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr worth it. Mhm. Liebe, gerade sein Cover von Out of the Woods und Style finde ich großartig. Das Style ist echt gut, ja. Da erinnere ich mich auch noch dran. Das habe ich auch öfter gehört. Ja, da ist so viel Wumms hinter. Mhm. Das ist echt mega. Mhm. Ja, speaking of Songempfehlungen, ich bin ja die ganze Zeit ganz geierig darauf, dass wir endlich unsere Top 3 Songs von den 3 Alben, die wir präferieren, raushauen. Also ich habe mich jetzt wirklich auf Reputation, 1989 und Red beschränkt, weil wie gesagt, den Rest kennen wir ja beide nicht so gut. Mhm. Und ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mal beim Ältesten und das wäre ja Red. Mhm. Und für mich persönlich ist Red halt, oh mein Gott, dieses Album hat so viel mit mir, ich habe so viel mit diesem Album durchgemacht. Ich finde 1989 prinzipiell besser, aber Red ist emotionaler mit mir verwurzelt, weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Und darum möchte ich gerne mal hören, weil ich weiß, dass wir da, glaube ich, ganz unterschiedlicher Meinung sind, was deine Top 3 von Red sind. Also ich weiß, dass du einen davon, da wirst du mir widersprechen. Den anderen wirst du mir auf jeden Fall zustimmen, das weiß ich. Und beim dritten, da tue ich mir selber schwer, einen auszusuchen. Das ist einfach schwer. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, und ich kann es nicht direkt rein, also ich kann nicht sagen, auf Platz 1 ist, sondern diese 3 Songs stehen jetzt bei Album für Album, egal über welches Album wir reden, stehen für mich auf einer Stufe. Ja. Und bei Red ist es für mich All Too Well. Dann ist es für mich, das ist echt schwierig. Aber ich würde sagen State of Grace, weil ich den Anfang auch einfach gern mag, als Albumanfang. Und weil ich den Turning Point in ihrer Karriere einfach geil finde, ist der 3. Song I Know You Were Trouble. Okay. Und ich weiß, dass wir nicht übereinstimmen. Genau, ja, das weiß ich auch. Das Krasse ist halt tatsächlich, bei den erfolgreichen Songs, die sie auch so als Single rausgehauen hat, sei es, wie gesagt, I Know You Were Trouble oder auch später hier Shake It Off und so, ich feiere die nicht so krass, ehrlich gesagt. Das sind tatsächlich die Songs, die ich gar nicht, also die sind Hits, natürlich, aber das sind nicht die Songs, die ich wirklich präferiere. Sondern tatsächlich sind die, die sie danach so, ich sag mal, so ein bisschen undercover-mäßig raushaut, die auch irgendwie Singles werden, aber die dann keiner so richtig auf dem Schirm hat. Ja. Das sind meistens die, die ich, wo ich sage so, boah, das ist krass. Ich verstehe das. Bei Shake It Off gehe ich auch mit. Ich habe ja während dem Film zu dir gesagt, ich dachte, ich hätte mich abgehört an dem Lied eine Zeit lang. Habe ich nicht, muss ich auch sagen. Ich höre den, wenn der läuft, höre ich den immer noch gerne. Aber bei 1989 gibt es viel, viel krassere Nummern. Und ich verstehe, dass du das bei I Knew You Were Trouble bei Red genauso siehst. Ist nachvollziehbar bei mir. Ich finde, das ist einfach immer noch ein krasser Hit und ich mag das. Ich mag auch einfach, wie das produziert ist, diese Dubstep-Elemente, die da dabei sind. Und, was mir letztens aufgefallen ist, du kannst ja immer diese Spotify-Jahresstatistik machen. I Knew You Were Trouble ist der Taylor-Song, den ich letztes Jahr am öftesten gehört habe. Ach, krass. Ja. Und der, also, der war wirklich ganz oben dabei. Ich glaube, Top 5 der meistgehörtesten Songs war, da war I Knew You Were Trouble mit dabei. Weil ich den einfach immer wieder gern anmache und dann höre ich den so 10-mal hintereinander, weil ich einfach jedes Mal denke, oh, das ist so geil. Ich muss bei dem Song halt leider immer an dieses Ziegenvideo denken. Ich kann das nicht mehr ausblenden. Ich weiß nicht, vielleicht hat es das auch ein bisschen kaputt gemacht für mich. Weil ich bin damals wirklich gestorben, wo die dann diesen Ausschnitt hatten, dann diese Ziege. Ja. war so großartig. Das habe ich mit Bon Jovi übrigens, über den wir vorhin auch echt? Schon geredet haben. Da gibt es irgendwie so dieses, was war das? Ich weiß nicht mehr, da gibt es auch so ein Ziegenvideo. Living on a Prayer. Ja, genau, Living on a Prayer. Und jedes Mal, wenn ich den Song höre, da habe ich die Ziege vor Augen und bin so, fuck, ich sterbe. Ja, das ist halt, das ist echt schlimm. Mm. So. Bon Jovi generell, soll ich erzählen? Du kannst es erzählen, wenn du möchtest. Es würde zum Thema passen. Jetzt umso mehr. Ja, es würde mehr. Wirklich zum Thema passen. Es ist so unfassbar. Vielleicht hört ja auch niemand bis hierhin zu. für alle, die noch nicht abgeschaltet haben. Ich hatte tatsächlich vor ein paar Jahren, ich glaube, das war zur Red-Zeit tatsächlich, hatte ich die Chance, ein Taylor Swift-Konzert in Köln zu besuchen. Denn die war tatsächlich mal hier auf Tour. Und ich habe mich gegen Taylor Swift und für Bon Jovi entschieden. Das ist einfach das Witzigste. Und das Schlimmste ist, ich war nicht mal bei Bon Jovi, weil ich die Karte verloren habe. Vielleicht war es auch Selbstschutz. Ja, vielleicht. Ich weiß auch nicht, was da los war. Das war schwierig. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, oh Gott, was war denn da nicht in Ordnung mit mir? Wieso wollte ich denn Bon Jovi sehen? Ja, gute Frage. Daddy-Komplex. Ja, ich weiß nicht. Aber Bon Jovi, Taylor Swift vorziehen ist schon hart. Aber, schon hart, ich weiß. Aber so können wir beide behaupten, wir haben noch nie Taylor Swift live gesehen. Ja, wahrscheinlich. Also ich, ganz ehrlich, Migi, ich sag's jetzt, wie es ist. Ich wünsche mir, dass ich mein erstes Mal mit dir habe. Ja, ich kann es so zurückgeben. Ich würde es nicht wagen, auf ein Taylor Swift Konzert zu gehen, ohne dass du dabei bist. Das würde ich auch nicht. Ich glaube, aber ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich nicht könnte, würde ich wollen, dass du für mich hingehst. Aber ich könnte es nicht. Das ist sehr loyal und ich fände das auch ein bisschen schlimm, wenn du gehen würdest. Oh Gott, das sind solche Opfer. Ja, ich weiß. Aber ich bin stolzes Opfer. Stolzes Swiftie-Opfer. Ja. Swifty. Aber was sind denn deine drei Top-Favoriten von Red? Von Red, ja. Let me check. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil ich habe mich mindestens 5-mal umentschieden noch zwischendurch. Es ist auch so schwer einfach. Tatsächlich mag ich den namensgebenden Song, also wirklich Red, weil ich mag, wie sie, also sie zählt da ja so ein bisschen auf, so loving him is like, bla bla bla. Ja. So, und diese ganze Experience mit dem Typen oder was auch immer, so sie verpackt das so in Metaphern. Und ich mag das einfach, wie dieser Song so aufgebaut ist. Außerdem ist der tatsächlich noch einer der Country-lastigeren Songs. Aber das stimmt. Ich mag das tatsächlich sehr gerne, in dem Fall. Wobei ich halt eigentlich nicht so krass auf Country stehe, aber da finde ich es sehr, sehr cool. Dann auf jeden Fall Holy Ground. Finde ich völlig unterbewertet. Also das ist so ein gutes Lied, ja, es einfach. Ist. Es setzt halt auch einfach so direkt ein. Das Ding ist, das ist einer meiner Songs, zu denen ich immer joggen gegangen bin, wenn ich mal joggen war in meinem Leben. Holy Ground ist immer mein Eröffnungs-Jogging-Song, weil der einfach so antreibt. Ich finde den so motivierend. Das ist eigentlich tatsächlich, muss ich sagen, auch der Favorit des Albums. Okay. Und dann halt wirklich auch All Too Well, weil, habe ich eben schon erzählt. Ja. So, das Ding ist einfach omnipräsent, wenn es mir irgendwie in liebestechnischer Beziehung nicht so gut geht. So, das ist einfach, ich kann mich an dem auch nicht satt hören. So, der ist mir nie über. Und ich habe ihn wirklich oft gehört. Ich habe kein Glück in dieser Sache. So, All Too Well lief öfter in meinem Leben. großartig einfach. Aber da überschneidet sich das ja bei uns auch. Ja, also, der ist einfach krass, der Song. Der da kann man nichts so sagen. Gut. Ja. Liebe ich. Moving on to, jetzt kommt eine Sternstunde, 1989. Oh, das war fast noch schwerer als bei Reputation bei mir. Es ist so unglaublich schwierig. Es ist so unglaublich schwierig, aber ich würde mich wahrscheinlich beschränken auf I Wish You Would, Welcome to New York und ja, wahrscheinlich Out of the Woods. Krass, okay. Ich glaube, das wären die drei. Vor allem bei Welcome to New York habe ich bis heute den, mir den Lebenstraum gesetzt. Ich möchte noch einmal in meinem Leben nach New York fliegen. Und wenn ich aus dem scheiß Flugzeug steige, dann höre ich dieses Lied. Das ist so unfassbar. Ja, warum nicht? Ich meine, ja. Und dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt, so nämlich. Nice. Ja. Das ist ein gutes Ziel. Ja, ich weiß. Aber tatsächlich haben wir auch da nur eine Schnittstelle. Aber ich glaube, du verurteilst meine Wahl nicht so sehr wie bei Red, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich hätte auch tatsächlich erwartet, dass du Shake It Off mit reinnimmst zum Beispiel. Nee. Hätte ich tatsächlich fast gedacht. Aber ich mag deine Wahl, ist gut. Welcome to New York ist für mich so, also das ist ein solider Song, aber der ist zum Beispiel jetzt einer, der nicht so krass was in mir auslöst. So. Ich weiß auch nicht, warum es bei mir so ist. Vielleicht, weil ich da einfach das erste Mal erkannt habe, okay, ich mache jetzt ein Taylor Swift-Album an und es ist geil und mir gefällt die Musik. Vielleicht ist es auch deswegen einfach so in meinem Kopf eingebrannt. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Naja, und du hast diese Connection jetzt in New York. So, das ist so ein Ding, das reizt mich zum Beispiel einfach gar nicht. Ich weiß, ganz viele schlagen so die Hände über dem Kopf zusammen, du willst ja nicht hin. So, es ist weit und lang in einem Flugzeug, was ein geschlossener Raum ist, was ich nicht gut mag, nicht gerne mag. So alles, also ich glaube, da zu sein wäre super, aber der Weg dahin ist ein beschwerlicher für mich. Das wahrscheinlich, darum ist es so ein bisschen der Upturn, weißt du? Weiß ich nicht, ist so. okay, also meine Wahl, wo wir uns überschneiden, ist definitiv Out of the Woods. Ich liebe diesen Sound, den es hat. Dieses, ich weiß nicht, es hat für mich auch so ein bisschen was von Filmmusik. Kennst du das, wenn du manchmal so Lieder hörst und du hast quasi so, wie in so einem Trailer, du hast so bestimmte Bilder in deinem Kopf dazu, als wenn das so einfach in so einem bestimmten Film eine Untermalung irgendwie, weiß ich nicht. Ja, doch. Das ist Out of the Woods bei mir. Ja, kann ich nachvollziehen. Dann mag ich halt die Beziehungsthematik. Es ist halt kein klassisches Liebeslied, aber es ist doch ein Liebeslied. Es handelt halt davon, oder beziehungsweise es geht halt darum, dass sie halt in dieser Beziehung steckt, die halt unter ständiger Beobachtung ist, was wir eben schon erzählt haben, und halt die ganze Zeit eigentlich nur sie sich dadurch belastet fühlt und halt immer denkt so, okay, ist es jetzt endlich vorbei? Haben wir es jetzt endlich geschafft? Und im Endeffekt ist die Trennung ganz zum Schluss, halt eigentlich, wenn sie sagt so, are we in the clear yet? Good. So, das ist so die Befreiung für sie, weil in dem Moment, wo halt diese Trennung durch ist, hat sie halt einfach so gemerkt, okay, das ist das, was mich die ganze Zeit auch so belastet hat. Genau. Jetzt ist da endlich niemand mehr, der das Ganze beobachtet und der hinterfragt und der auflauert und macht und tut. Ne? Und Build, oder auch dieses Build to fall apart and fall back together. Also die können nicht mit, aber können auch nicht ohneinander und hängen irgendwie aneinander. Aber eigentlich tut diese ganze Sache denen nicht gut. Und wie gesagt, es ist immer so diese tragische Liebesgeschichte so ein bisschen. Und ich mag das einfach. Und dann halt in Verbindung mit diesem düsteren Sound. Ja, verstehe ich total. Dieser sehr elektronische Sound ist super. Ist so. Dann habe ich I Know Places. Auch eine sehr gute Wahl. Ich liebe das. Steht erstmal in Verbindung tatsächlich mit Out of the Woods, thematisch. Und I Know Places ist featuring Ryan, the God of Pop, Tedder. Oh mein Gott. Frontmann von One Republic. Ich liebe One Republic. Er ist Co-Writer. Er macht die Backing Vocals. Er kann mir Babys machen, wenn er möchte. Okay. Nein, er ist so unfassbar talentiert und halt auch da dieses Geschichten erzählen, die Metaphern mit der Jagd halt, ne? Und im Prinzip greift es das auch so ein bisschen auf, was bei Out of the Woods schon so angedeutet wurde. Darum diese zwei Songs zusammen liebe ich. Und nach All Too Well, mein zweiter Heartbreak-Song of all time, ist All You Had to Do Was Stay. Auch gute Wahl, ja. Ich finde den mega krass. So, es ist halt so dieses Taylor Swift hat diesen Song für mich geschrieben Ding. Ja. So. Eigentlich mache ich doch alles richtig und alles und gib mir so viel Mühe und so, aber keiner will bleiben. So, no matter what she does, she can't seem to make anyone stay. So, und es gab Momente, da habe ich es sehr gefühlt. Mm. Denke ich mir so, was zum Teufel ist eigentlich, was habt ihr alle für ein Problem mit mir? Mm. Klingt so, es ist, oh mein Gott, es wird mega der persönliche Podcast hier, aber hey, wir sind hier unter uns, ne? So. Fast. Fast. Nein, aber krasser Song. Ja, definitiv. Krasser Song. Mhm. Einfach mal wirklich anhören, wirklich hören, was die Alte da singt. Nicht nur denken, oh ja, gute Melodie und ist halt eine Popfrau, die da irgendwie, die da ein bisschen was singt und so. Dann wirklich mal hören, was die Frau sagt. Ja. So. Das ist gut. Das ist immer wichtig, vor allem, weil sie halt auch ihre Lyrics selber schreibt. Das ist nicht so, die lässt sich von irgendwem ihre Texte schreiben, wie es vielleicht eine Britney Spears gemacht hat oder eine Christina Aguilera oder you name it, egal welches Popsternchen. Mm. Denn Taylor Swift macht es halt nicht, die schreibt ihre Texte selber. Genau, sie hat halt, wie gesagt, sie hat irgendwelche Co-Producer oder was weiß ich, aber ihre Idee ist ihre Idee und die hat dann irgendwie, es gab mal so einen Ausschnitt, wie sie Songs schreibt. So, sie hatte halt irgendwie eine Melodie, dann ging das nur so, dann wurde es irgendwie eingeklimpert und dann hat die dazu getextet, ne? Genau. Und die macht das wirklich Stück für Stück. Die baut jedes kleine Bruchteil selbst zusammen und hat dann, wie gesagt, ein paar Leute halt, die ihr dann wahrscheinlich bei der Ausarbeitung helfen. Aber ja, klar, das sicher. Ist alles sie. Ja. Und das ist halt mega krass. Ja. Das hast du halt nicht mehr oft. Ist so. Ist einfach so, ja. Die meisten sind halt wirklich so Fabrik-Pop-Sternchen, die halt produziert werden, um erfolgreich zu sein. Ganz genau, ja. Und das ist halt der Unterschied. Mhm. Und ich finde sie auch, sie kann sich sehr gut ausdrücken. So. Das sieht man vor allem jetzt dann bei Reputation, auf das wir jetzt dann eh gleich noch zu sprechen kommen. Da sind Bilder drin, die mit der Sprache einfach gemalt werden, wo du denkst, wow, krass, das hat die genau echt das, gut hingekriegt. Genau das meine ich ja auch. Ist mir halt auch aufgefallen bei den Songs, die ich so ausgesucht habe. Das sind halt schon oft auch sehr metapherlastige Songs. Ich mag halt einfach, wie sie Dinge beschreibt. Und jetzt halt auch bei dem Reputation Stadium Tour Ding waren ja, wie gesagt, zwischendurch immer diese Einspieler beziehungsweise so kurze Videoclips, wo sie halt auch nochmal erzählt hat. Und die Art, was sie da sagt, wie sie es sagt, das ist halt einfach, das klingt wie aus einem Fantasy-Buch. Ja. Es ist halt einfach so, wie als wenn du die Einleitung zu irgendeiner krassen Fantasy-Geschichte liest und du denkst so, oh, erzähl weiter. Wir saßen hier auch wirklich, wir haben nichts gesagt, es war einfach still und irgendwann war das nur so, kann sie bitte noch ein bisschen was erzählen? So. Ja, ist halt so. Es ist so krass, wenn dich jemand so mit Worten fesseln kann. Mhm. Das funktioniert. Auch ein Punkt, wie gesagt, warum diese Musik mich wahrscheinlich auch so catcht. Ja, und warum es auch nicht einfach Popsternchen Nummer 25 ist, wo du sagst, ja, okay, die macht halt ein bisschen nette Musik, so. Nein, das ist es nicht. Das ist wirklich, also, das ist Kunst für mich. Mhm. Ja. Unterschreibe ich genauso. Ja. Oh, jetzt wird's hart. Wir müssen dazu sagen, wir haben gestern tatsächlich, als ich dann wirklich verzweifelt bin, als ich drei Lieder aussuchen sollte von Reputation, habe ich Miggy angeschrieben, meinte so, Miggy, ich kann nicht drei Lieder aussuchen. Funktioniert nicht. Ich brauche mindestens fünf. Ja, ich gehe. Da haben wir uns bei Reputation auf eine fünf geeinigt. Ich glaube, wir haben bei Reputation ja schon mal gerankt. Bei Dein Ernst. Ich glaube, wir hatten schon mal so einen kleinen Ausflug zu Taylor Swift, wo wir Reputation so ein bisschen gerankt haben. Ich kann mich aber tatsächlich nicht mehr an das Ranking erinnern. Oh Gott, ich mich auch nicht. Also ich glaube, es war eine Folge kurz nachdem das Album erschienen ist oder so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist wirklich schon wieder lange her. Das war so schnelles Ranking gerade, was gefällt dir am besten so. Genau, ne? Richtig. Irgendwie aber sowas. Es war eine krasse Momentaufnahme und das Album ist seitdem wirklich nochmal stark gewachsen bei mir. Mhm. Und deswegen komplett. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie gesagt, was wir da gerankt haben. Von daher ist es auch relativ egal. Und natürlich ändert man seine Meinung. Das heißt, soll jetzt niemand kommen und sagen, aber damals habt ihr gesagt, das ist dein Lieblingssong. So, ja, kann sein, dass ich das gesagt habe. Hat sich aber, also ich weiß, dass es sich bei mir auf jeden Fall geändert hat. Das weiß ich. ganz ehrlich, seit gestern hat sich mein Lieblingssong 5-mal geändert. So, gestern habe ich mir eine Liste gemacht. Heute Morgen, als ich zur Arbeit gefahren bin, fand ich die Hälfte der Liste schon wieder Quatsch und habe mir was anderes aufgeschrieben. Mhm. Dann war ich wieder zu Hause, da war es wieder die alte Liste gefühlt. Dann habe ich jetzt den Film gesehen und war so, okay, nein, ich habe jetzt die Visuals dazu, ich muss es nochmal umwerfen. Es ist halt einfach Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn, ja. Dann lasse ich dir den Vortritt. Soll ich gleich meine ganzen 5 nennen? Wir können auch abwechselnd machen. Okay. Ah, ja, aber dann muss ich aber noch kurz überlegen, was ich wirklich ranke. Weil wenn wir 5 machen, dann kann ich, glaube ich, auch wirklich ranken. Okay. Dann würde ich sagen, an meiner Top 5 auf Platz 5 ist Dress. Auf 5? Ja. Ist bei mir auch. Wirklich? Ja. Okay, also ich mag den Song sehr gerne. Ich nehme ihn auch sehr gerne in meine Top 5 auf, weil er wirklich, wirklich gut ist. Eher schon zum Ende des Albums. Da können wir dann, wenn wir über alles, über die Songs geredet haben, die wir jetzt auswählen, nochmal über diesen Spannungsbogen, den das Album aufbaut, weil der ist wirklich krass. Deswegen ist Dress ein Song, der sehr gut in die letzte Hälfte, Drittel, was auch immer des Albums passt. Und ich mag den unglaublich gerne, weil es einfach ein guter Song ist wieder. Ja. Genau, ich hab mir das auch so notiert. Ich finde es einfach High-Quality-Popmusik. Da ist halt aber auch alles drin. Die hat halt einen gewissen R&B-Vibe. Mhm. Da ist ein bisschen dieses Hip-Hoppige drin. Du hast so ein bisschen dieses Autotunige drin. Genau, ja. So. Das Ding vereint im Prinzip eigentlich alles, was im Moment populär ist. Mhm. Ich mag tatsächlich den Refrain nicht so gerne, aber ich finde, der hat eine krasse Strophe. Ja. Und halt auch diese Rhythmik in der Strophe. Und das ist das, wo der mich so kriegt, weißt du? Mhm. Ja, verstehe ich. So dieses. Das ist so. Der ist eigentlich ein langsamer Song, aber der hat eine richtig geile Rhythmik. Mhm. Und da schiebe ich dann auch den Refrain so ein bisschen beiseite, der halt natürlich, also der ist gut, aber es halt so ein bisschen. Es gibt bessere Taylor Swift-Refrains. Es gibt bessere Refrains, genau. Ja. Okay. Okay, dann ist Platz 4 bei mir Getaway Car. Habe ich auch, aber nicht auf der 4. Okay. Ich habe ihn auf der 3. Dann reden wir darüber, wenn wir bei deiner 3 sind, gerne. Okay. Aber da kannst du mal deine 4 nennen. Ach so, da habe ich mir aufgeschrieben, Call It What You Want. Der taucht in meiner Liste gar nicht auf. Ich habe den tatsächlich heute Morgen auch erst dazu genommen. Mhm. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht, weil als ich das Visuelle da eben nochmal zugesehen habe, das war doch das mit diesen schwarzen Mit den Figuren, die so Masken auf hatten, oder? Genau, genau. Ja. Mhm. Genau. Das so ein bisschen, ja, genau. Also als ich das dazu gesehen habe, da war ich so, okay, boom. Mhm. Und also ich finde ihn großartig. Ja, verstehe ich. Also ist auch ein guter Song. Kann man nicht viel sagen. Mhm. Dann haben wir Getaway Car, den hattest du eben schon genannt, ne? Genau, das war meine 4. Bei mir ist es die 3, können wir drüber schnacken. Ich mag es wieder, wo der Song platziert ist am Album. Ich finde, dass er nach Gorgeous perfekt reinpasst und vor King of My Heart. Es ist einfach so, generell, der rote Faden bei dem Album ist unglaublich schön. Ich mag die Melodie von dem Song, ich mag das Gesangliche und ich mag den Text auch unglaublich gerne und wie sich der Text im Laufe des Liedes entwickelt. Einfach krass. Ja. Ja, also bin ich auch komplett dabei. Vor allem dieses Nothing Good Starts in the Getaway Car. Genau. Ist halt diese Bonnie und Clyde Geschichte, so ein bisschen neu verpackt. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ich mag halt auch da wieder, was sie sagt. So dieses, I knew it from the first old fashioned, we were cursed. Mhm. So, sie hat den Typen, um den es geht, sie hat ihn gesehen, sie wusste direkt so, okay, das ist eigentlich nicht meant to be, aber ich stürze mich trotzdem rein. Mhm. So, das ist halt dieses, ich weiß, das ist nicht gut für mich, aber ich mach die Dummheit. Und oh Gott, das fühle ich so. Ja, ist so. Sowas kennt man halt einfach. Manchmal ist das ist es halt einfach. Du weißt, irgendwas ist nicht gut für dich gerade. Du solltest es nicht tun. Das ist dumm. Aber du machst es halt trotzdem. Ja, ist so. So, du weißt einfach, solche Geschichten fangen halt einfach nicht gut an, enden auch nicht gut. Und der Song ist es einfach. Ja, und ich liebe den. Manchmal braucht man aber auch so eine Erfahrung. Ist halt einfach so. Manchmal brauchst du es, um danach dazustehen und sagen zu können, okay, es war jetzt scheiße, ich wusste von vornherein, dass es vielleicht scheiße wird, ist jetzt so passiert, aber jetzt stehe ich hier, habe daraus gelernt und jetzt kann ich mir den Dreck von der Schulter putzen und weiter geht's. Genau, du wächst halt wieder da dran und irgendwann kommt was, kommt einfach eine bessere Zeit und eine bessere, weiß ich nicht, ein besseres alles. Ja, genau. Wie halt King of My Heart, was dann ja darauf folgt, was den roten Faden wieder zeigt. Ja, das perfekt stimmt. Platziert. Mhm. Aber ja, genau. Was ist deine Nummer 2? Ich habe noch keine Nummer 3 genannt. Ach nee, oh, okay. Sorry. Weil deine Nummer 3 war ja gerne bekannt. Meine Nummer 3 ist Delicate. Mhm, ist meine Nummer 2. Ich glaube dafür, dass meine Nummer 2 bei dir nicht auftaucht. Aber Delicate ist einfach krass. Also dann reden wir jetzt gleich über Delicate und haben wir deine Nummer 2 abgefrühstückt, dann kann ich damit meine 2 weitermachen. Delicate ist einfach auch genau das gleiche eigentlich wie bei Getaway Car. Es erzählt von so einem innerlichen Zwist, den man haben kann und der halt einfach, man kennt den bestimmt. So, jeder, der sagt, ich kenne den nicht, ja, okay, dann, ich glaube ich nicht. Ich glaube, man kennt diesen Zwist einfach und man kennt ihn vielleicht nicht gerne. Ist so. Aber er existiert. Und ich finde das in dem Song Delicate unglaublich gut umgesetzt. Ja. Schließe ich mich genauso an. Also bin ich genau bei dir. Ich mag halt auch da. Der Song ist halt wirklich, der ist ja ganz ruhig. Mhm. So, da passiert ja im Prinzip nicht viel. Ja. Aber der hat halt auch wieder eine besondere Rhythmik. Mhm. So. Der hat so ein wabern irgendwie in sich, weißt du? Ich höre den unfassbar gerne, wenn ich in der Badewanne liege. Ich weiß nicht, der ist so, der fühlt sich an wie eine warme Badewanne, finde ich. Das trifft's ganz gut eigentlich. Ja. Das ist auch so das Ding. Ich versuche immer, also Taylor Swift Songs lösen bei mir aus, dass ich Dinge sehe, weißt du? So, das ist wie dieses, ja, okay, das ist eine Filmmusik für mich. Oder das ist wie eine warme Badewanne. Das ist, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich einen Weg entlang gehe, wo kein Mensch mich sieht, dann lip-sync ich hardcore zu diesem Song. So, das macht Taylor Swift Lieder mit mir. So, ist bei mir auch genau so. Genau Momente in meinem Kopf für diese Songs, weißt du? Mhm. Das ist bei mir auch so. Habe ich bei nichts anderem. Habe ich tatsächlich auch bei nichts anderem. Und wenn wir bei meiner und wahrscheinlich auch bei deiner Nummer 1 angekommen sind, dann will ich da auch noch mal was dazu sagen über das Album, weil das ist bei dem Album wirklich, wirklich krass. Hast deine du noch was Nummer zu Delicate? Jetzt, ne? Nee, schließe okay. Ich mich komplett an. Also meine Nummer 2, ich schätze, sie taucht bei dir nicht mehr auf, weil es kommt ja dann nur noch eins, ist bei mir Ready For It. Anscheinend mag ich Taylor Swifts Nummer 1 Songs auf den Alben sehr gerne, wie man ein Muster erkennen kann vielleicht. Ich finde Ready For It einfach unglaublich krass. Das ist so ein unglaublich fetter Opener, der einfach sagt, okay, jetzt beginnt Reputation, jetzt beginnt ein krasses Album. Du bist so, okay, ja, das stimmt, das klingt unglaublich krass. Ja. Ey, bin ich komplett bei dir. Ich habe wirklich auch sehr gestruggelt, ob ich Ready For It mit reinnehme. Ich hatte es draufstehen. Mhm. Ich glaube sogar mit in Battle mit Call It What You Want. Mhm. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, warum ich mich jetzt dagegen entschieden habe. Das ist halt wirklich komplett aus so einem Mood heraus. Mhm. So, wenn du mich morgen fragst, könnte es sein, dass es wieder andere 5 sind. Ja. Und in diesem Moment ist es halt jetzt nicht Ready For It, aber wie du sagst, es ist ein krasser Opener. Dieser Einsatz, dieses mächtige Dröhnen. Dieses Dröhnen. Und ich muss immer lachen tatsächlich, weil ich jedes Mal, wenn sie anfängt, verstehe ich, Loki was a killer. Ich weiß, sie sagt Loki, ja. Aber ich verstehe immer Loki. Und dann sehe ich einfach diesen Hörnerhelm und denke mir so, okay, Loki was a killer. Was singt sie First da? First time daddy saw him. Ich muss jedes Mal lachen, das ist wie mit der Ziege. Ja. Aber ansonsten halt auch dieses, ich spiele den gerade so in meinem Kopf quasi noch mal. Der hat so viele krasse Elemente einfach. Auch wie gesanglich ist es dann auch wieder krass. Ja, vor allem wie das halt von diesem sehr mächtigen dann übergeht in diese ganz sanfte Bridge. Ganz genau, dieses, ja. Ne, wie das so runterfährt und dann haut's dir wieder um die Ohren. Ja. Mega. Finde ich richtig mega krass. Mega gut. Ja. Auf jeden Fall. Klare Empfehlung. Auf jeden Fall. Jetzt ärgere ich mich, dass er nicht auf meine Liste. Den Moment hatte ich jetzt zum Glück noch nicht. Aber ich bin sehr froh, ja, eigentlich kann man sich nicht ärgern, aber ich bin sehr froh, jetzt bei der 1 anzukommen. Oh, ich bin so gespannt. Soll ich meine 1 zuerst nennen? Ja. Es ist New Year's Day. Ach fuck, ich hätte es mir, ja, okay. Es kann nur New Year's Day sein, nach dem, was beim Konzert passiert ist, ja. True, ja. True. Soll ich darüber reden oder möchtest du erst deine 1 nennen? Ich sag dir, aber die ist auch bei dir nicht vorgekommen, tatsächlich. Mhm. Es ist Don't Blame Me. Oh, okay. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Genau, und ich weiß nicht, den fand ich am Anfang, fand ich den auch nicht so krass. Also ich, wie alles fand ich es gut, aber es war halt einer dieser, ja, ist okay, Songs. Mhm. Und ich weiß nicht, warum mittlerweile dieses bisschen sassy in diesen Strophen, dieses I once was Poison Ivy, now I'm your Daisy. Und wie sie dann so, oh, ne? Und ich mir so denke, das ist so geil gemacht. Und das ist so dieses Sanfte. Und dann kommt dieser Paukenschlangen, Don't Blame Me. Und denkst dir so, yes, bitch, rock it. Und das ist gut. Es ist definitiv so gut, großartig. Ja. Das auf jeden Fall. Also, und wie gesagt, jetzt nochmal auch hier mit dem Visuellen dazu. Heftig. War das nicht auch das, war das nicht relativ am Anfang der Song? Don't Blame Me war, glaube ich, warte, ich guck gerade noch mal durch. Nee, Don't Blame Me war relativ am Schluss. War vor New Year's Day tatsächlich sogar. Ah. Das war erst kam Bad Blood und Should Have Said No. Mhm. Dann kam Don't Blame Me und dann kam Long Live und New Year's Day. Warte mal, dann war aber Don't Blame Me das mit diesen schwarzen War das direkt nach Bad Blood dann mit den schwarzen Dingen, mit den Kutten? Kutten und so, ne? Möglich. Weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Es ist beides auch relativ nah beieinander. Oh, weißt du was, ich vertausche gerade etwas. Okay, und zwar? Ich glaube, ich vertausche Call It What You Want auf ganz unangenehme Weise mit I Did Something Bad. I Did Something Bad ist das mit den Gunshots. Genau. Ja. Und das wollte ich nämlich eigentlich auf die 4 machen. Oh, okay. Weil ich war da, ich dachte, das habe ich komplett durcheinander geduselt irgendwie. Ich lese jetzt gerade auch nochmal die Setlist nach. Weil das mit den Gunshots, genau. Das, also wir streichen Call It What You Want. Okay, ich verstehe aber, I Did Something Bad verstehe ich eher auf deiner 4 als Call It What You Want. Ja, jetzt gerade, wo ich das lese, wird mir auch klar, dass ich das meinte. Mm. Aber da siehst du mal, ey, ich habe mich so intensiv damit befasst, einfach, ich bin schon völlig Bananen im Kopf. Aber ja, naja, und Don't Blame Me, genau, das war das mit den Kutten. Mm. Und das, das ist meine 1, weil dieser Chor, weißt du noch, es war still und ich sag noch so, Migi, jetzt kommt der Chor und dann setzt einfach dieser Chor ein. Ich bin so, wow. Mhm. Das war krass. Ja. Liebe ich. Also, ja, ich verstehe das auch, weil bei mir war es bei New Year's Day einfach genau das Gleiche so. Ich hatte einfach so, ich habe noch mal das Album gehört von Track 1 bis zum letzten Song. Ich habe es bei allen drei Alben so gemacht, einmal komplett durch und dann Fazit, weil ich die Alben natürlich ja schon jetzt gut kenne. Und es war einfach so, und ich habe mir das jetzt angeguckt von meiner Wahl her, ich habe jetzt Song 1, Song 5, Song 9, Song 12 und Song 15, den ersten und den letzten auf Platz 2 und auf Platz 1 und dazwischen immer so ein Song, der für diesen Teil des Albums für mich stellvertretend steht. Und das eigentlich total unabsichtlich. Ich habe einfach so gedacht, was ist geil? Okay, das. Und dann so, und New Year's Day schließt dieses Album für mich perfekt ab. Und da komme ich zu dem, was ich vorhin schon sagen wollte. Reputation ist für mich persönlich das Album, wo ich sagen kann, das beschreibt mein Leben krass gut. Reputation trifft bei mir ein Nerv, wo ich sage, oh ja, ich verstehe ganz genau, was manche Dinge bedeuten für mein Leben. Mm. Und kann einfach viel selber draus ziehen. Und New Year's Day ist da jetzt gerade so der perfekte Abschluss dafür. Ja. Und das ist halt einfach krass. Deswegen habe ich das auch jetzt als ich das jetzt einmal nochmal gehört habe, war ich so, fuck, ist der Song gut. Ich wusste, dass der gut ist vorher schon, aber jetzt ist der nochmal 10.000 Mal krasser für mich. Und jetzt, als ich das beim Konzert gesehen habe, war ich einfach, ja, hab geheult, fertig, aus. Ich muss sagen, wenn, so wie du das jetzt gerade erzählst, wenn ich jetzt so gucke, was meine favoritisierten Songs sind, dann bin ich sehr festgefahren in der ersten, ich sag mal, wütenden Phase. In der wilderen Hälfte, ja? Ja. Ich bin noch nicht so gesettelt, ich bin noch wütend. Ist ja auch okay. Und, nee, ist auch okay, ja. Ich glaube, also, ich sag mal, wenn ich noch eins jokern müsste, dann wäre es auf jeden Fall, weil er großartig ist, auch This is where we can have nice things. Wenn ich mich jetzt in der zweiten Hälfte noch für etwas entscheiden müsste, dann wäre es der, weil ich weiß noch, das erste Mal habe ich den aus Versehen geskippt und habe den nicht gehört. Mhm. Und dann irgendwann habe ich das Album unterwegs angehabt und war so, wow, was, wo kommst du denn her? Na, Hallöchen. Und der hat halt so dieses bisschen mädchenhaftere, dieses bisschen aufmüpfige und ich weiß nicht, der macht einfach Spaß, aber wie gesagt, hat auch eine geile Message, so lass die Leute reden, so das hier geht raus und meine richtigen Freunde, so die nicht auf den ganzen Chit-Chat hören, sondern die einfach wirklich irgendwie mich mögen für das, was ich bin und nicht irgendwie auf das, weswegen andere Leute vielleicht, was andere Leute über mich sagen, so. Na? Alles verpackt in Happy Peppy geilen Taylor Swift Pop. Ja, mega gut. Ganz genau, das beschreibt es einfach perfekt. Kann man nichts mehr dazu sagen. Dann kommen wir zum Spannungsbogen. Ich frage dich jetzt noch, was ist dein Lieblingsalbum von den dreien? Okay. Das Problem ist, ich schildere das kurz. Red, wie gesagt, emotional sehr verbunden, begleitet mich schon sehr lange. Ja. 1989, vom Stil her, alles, was ich jemals in einem Album will. Reputation, heftige Songs. Wie gesagt, ich konnte mich nicht entscheiden für drei und selbst fünf fiel mir schwer. Ja. Wie soll ich mich da entscheiden? Okay. Nee, musst du auch nicht. Ich dachte nur, vielleicht könntest du es. Aber ich kann es also tatsächlich auch nicht. Ich kann es wirklich nicht. Ja. Jedes Ding ist so krass. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass ich, wenn ich ranken müsste, im Moment stände wirklich Reputation, glaube ich, auf der 1, 1989 auf der 2 und Red auf der 3, weil Red ist zwar emotional für mich, aber ich finde einige Songs davon halt einfach nicht so boom. Ist bei mir dann vom Ranking her aber auch genau das Gleiche. Also ich würde auch Reputation auf die 1 geben, weil wirklich jeder Song zündet, weil der Spannungsbogen vom Album krass ist und einfach für mich perfekt. 1989, wie du sagst, da ist musikalisch einfach alles drauf, worauf man Bock hat. Und Red hat halt einfach so ein paar schwache Stellen, die ich nicht so gerne mag, deswegen landet das Album zwangsweise auf der 3, obwohl es ein gutes Album ist. Ja, komplett so. Ja. Bei dem reißt halt das, was, also die 4-5 Songs, die ich halt tot feier, reißen es halt so sehr für mich raus, dass ich es halt immer noch sehr liebe. Ja, genau. Aber wie du sagst, so ein paar Songs sind da halt, wo ich noch nicht so viel mit anfangen kann. Genau, richtig. Und bei Reputation habe ich fast durchgehend gute Songs, die ich auch alle immer höre. Es gibt, glaube ich, lass mich kurz mal überlegen, einen. Ich könnte keinen Song sagen, wo ich sage, nee, der müsste nicht auf dem Album sein. Für mich ist da wirklich jeder. Ich habe zwei, die ich tatsächlich ab und zu skippe. Okay. Und nicht, zwar? Weil ich sie schlecht finde, aber das ist einmal So It Goes. Mhm. Ich verstehe, was er da zu suchen hat und ich verstehe auch, was er macht. Aber der ist nicht so mein Vibe. Er ist nicht schlecht, aber er ist einfach nicht mein Vibe. Und dann hätte ich noch Dancing With Our Hands Tied. Okay. Auch da weiß ich, warum er da platziert ist. Und er passt da gut hin. Der Sinn erschließt sich mir. Aber er ist halt einfach nicht so mein Song. Okay, bei mir wäre es, wenn ich einen skippen würde, und den skippe ich auch meistens, ist es Endgame. What? Ich finde den nicht so krass. What? Okay, das kann ich nicht verstehen. Ich finde auch so dieses Ich weiß, Ed Sheeran und Future, ja, okay, die sind gut mit der. Aber ich finde, Feature-Gäste haben auf Reputation nichts verloren. Ich finde, das ist so ein persönliches, krasses Album, wo ich einfach nicht den Sinn dahinter sehe, dass da jetzt ein Ed Sheeran und ein Future dabei sind. Und okay, die machen den Song für mich so ein bisschen kaputt. Ich interveniere teilweise. Future, ich weiß nicht, wie sehr die miteinander irgendwie verwurzelt sind, aber Ed Sheeran ist halt ihr bester Freund. Ja, das weiß ich. Und wenn du zum Beispiel auf Red, hat er auch das Feature mit ihr zusammen. Ja. Und ich weiß nicht, das toleriere ich total, weil das sind Taylor und Ed und Taylor. Es ist auch okay und legitim und ich weiß, warum es so ist, aber irgendwie ist es für mich nicht rund. Das ist so, musste halt irgendwie sein, aber ich brauch's nicht. Okay. Ja. Aber wie gesagt, bei Future bin ich da komplett bei dir. Der reißt jetzt den Song auch nicht so für mich raus, aber auch einfach, weil ich ja generell nicht so der krasse Ami-Rap-Typ bin. Ja. Ed Sheerans Strophe hingegen finde ich großartig. Ich liebe das, wenn er sprechgesangsmäßig unterwegs ist. Und bei dem Song auch wieder Strophen stärker als Refrain. Mhm. Ja, ganz das klar. Auf jeden Fall. Ja. Also ich mag den Flow voll gerne. Aber ja. Cool. Dann, ich weiß nicht, willst du irgendwas noch sagen zur Flow-Kurve des Albums? Oder Eigentlich haben wir schon ganz gut erörtert, oder? So, es beschreibt halt wirklich gut diesen mentalen Werdegang von ihr. Genau. Und ist nicht peinlich umgesetzt, ist nicht so offensichtlich umgesetzt. Also wenn du nichts weißt, kannst du das auch einfach nicht merken teilweise. Aber so, ich finde es, ja, das passt richtig gut im ganzen Album. Ich mag es einfach, wenn etwas rund ist. Und das ist halt meistens auch bei Taylor Swift-Alben so, bei dem halt besonders auffällig, dass es einfach eine runde Sache ist. Genau. Ne? Ja, muss ich auch sagen. Also, bin sehr happy damit. Ja, ich auch, definitiv. So. Ich fühl mich gerade ein bisschen leer gesprochen. Ich mich auch gerade. Das hat sich alles jetzt über lange Zeit aufgestaut. Wir haben auch nicht viel über Taylor Swift geredet, weil wir wussten, irgendwann passiert ist, dass wir mal länger über Taylor Swift reden werden in Podcast-Form. Und das haben wir jetzt gemacht und ich bin glücklich, aber irgendwie auch einfach müde und bin so, ja, heute kann ich richtig zufrieden ins Bett gehen. Ist so, ne? Ja. Ich meine, wir haben das geguckt und wir haben jetzt tatsächlich, also wir haben 2 Stunden geguckt und wir haben jetzt fast 2 Stunden noch darüber gesprochen. Das ist Wahnsinn. Da sind 4 Stunden Taylor Swift, ja. 4 Stunden Taylor Swift. Und ich glaube, das ist Gutes für heute, oder? Ich glaube auch, ja. Das ist ein guter Zeitpunkt, jetzt aufzuhören mit Reputation. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt von Taylor Swift. Aber sie darf sich von mir aus ruhig Zeit lassen. So. Muss jetzt nicht nächstes Jahr wieder ein Album kommen, sondern sie soll sich Zeit lassen. Nee, die muss jetzt kein Album bringen, die muss einfach mal auf Tour gehen zu uns. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Endlich mal nach Deutschland kommen und dann ist alles, dann bin ich zufrieden. Deutschland oder Österreich. Und an einem Wochenende. Ja, genau. Ihren Wochenenden. Ja, genau, so ist es. Ja, cool. Ich bin sehr leer gesprochen. Mir tut wirklich mein Mund weh vom Reden. Ich hoffe, für alle, die bis hierher durchgehalten haben, vielleicht auch für den ein oder anderen diehard Taylor Swift-Fan, ich hoffe, uns wird vielleicht gefährliches Halbwissen verzogen. Ne? Manchmal hört man ja Dinge, die dann vielleicht ja doch nicht so sind. Ja. Und es gibt ja immer Leute, die alles auf die Goldwaage legen. So, wir reden aus Freude darüber und ich finde es immer ganz wichtig, das nochmal zu sagen, dass man ganz viele Dinge einfach besprechen kann, wenn man Freude daran hat und nicht, weil ich hier mich irgendwie hinsetzen will, um irgendwie krasses Knowledge zu droppen und zu sagen, ich weiß dies und das und jenes. So, darum geht's mir gar nicht. Genau. Und ich glaube, Miki geht's auch nicht darum, sondern wir machen es einfach aus Spaß und aus Freude. Und ich weiß nicht, ich komme jetzt gerade da drauf, kurz muss ich nochmal abschweifen, weil ich heute noch mit dem lieben Jendrik, der nämlich sein Twitter-Account gelöscht hat, habe ich noch kurz bei Instagram geschnackt, weil er hatte das gepostet. Und ich sage, ey, wieso hast du deinen Twitter gelöscht? Und dann sagt er, ja, gefühlt ist das nur noch Meinungsmache und alle greifen alle an. Jeder sagt etwas, um etwas zu sagen. Alles wird auf die Goldwaage gelegt. Und ich habe mir das so durchgelesen, war so, eigentlich hast du gerade genau das in Worte gefasst, warum ich irgendwie seit gefühlt Ende letzten Jahres auch so inaktiv überall auf Social Media geworden bin, mehr oder weniger. Also für meine Verhältnisse inaktiv. So, weil ich ganz viel diese toxischen Menschen man kriegt es halt einfach reingespült. Es ist nicht so, dass ich sage, meine Follower oder auch die Leute, denen ich folge, die sind so, aber viele aus so einer Bubble, aus einem gewissen Umfeld, haben halt immer diese, ich weiß nicht, geraten halt viel in solche Sachen und dann liked es irgendwer oder kommentiert und dann hast du es ja trotzdem in deiner Timeline. So. Ja. Und ich weiß nicht, ich finde das so schade, dass halt wirklich, dass so viel Gutes und Spaßiges und Schönes einfach kaputt gemacht wird, weil man über etwas reden muss und es zerreden muss und irgendwie, ja, du weißt das aber nicht so genau. Das ist genau wie, du bist kein großer Star-Wars-Fan, weil du kennst das und das nicht und bla bla bla, ne? So, lass doch leben und leben lassen. Ja, genau. Und wie gesagt, so diese ganze Taylor Swift-Sache, es hat so für mich diese Obermessage, mach einfach irgendwas mit Leuten, die du gerne magst, mit einem Umfeld, das dir gut tut. Und einfach was Echtes und hab Spaß dran und scheiß halt einfach auf die Leute, die das irgendwie kaputt reden oder die dir irgendwas Böses wollen. So. Und das, finde ich, passt einfach gerade so. Und das wollte ich einfach nochmal sagen. Ja, Amen. Preach, Sister, preach. Ja. Auch perfektes Schlusswort jetzt einfach. Es freut mich. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du das mit mir aufgenommen hast. Ich sag danke, es war wunderschön. Ey, Niki, wir beide, wenn das passiert, wir beide auf dem Taylor Swift-Konzert, wir brauchen GoPro-Helme. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen GoPro-Helme und ich will die ganze Zeit mein Gesicht auf dein Gesicht halten und und einfach dein Gesicht auf mein Gesicht halten und dann sehen wir uns beide und sind so. Und das wird niemals das Licht der Welt erblicken, weil es uns dann irgendwann später zu peinlich ist, es irgendjemandem zu zeigen. Super peinlich. Super peinlich. Oh, jeez. So. Okay. Na gut. Danke für alle, die zugehört haben. Danke für an dich fürs mit mir quatschen. Ja, und klar, mit mir gucken. Gerne. Und ich würde sagen, wir sehen und wir sehen uns nicht, aber hören uns hoffentlich bald wieder. Ja. Und vielleicht auch wieder ein bisschen regelmäßiger. Ja, vielleicht ein bisschen wieder mehr dein Ernst. Aber mindestens free to play. Mindestens free to play. Ja. Genau. Aber müssen wir nicht übertreiben. Ich schalte jetzt aus. Are you ready for it? Hat es noch gemacht. Sie hat es getan. Sie hat ihn getragen. Tschüss. Tschüss.